Können wir die Mikros mal kurz hier in die Nähe halten und Daniel den Kopf, damit ich einmal klatschen kann? Was, du willst mal Kopf klatschen? Nachher aber. Sollte reichen. Ich weiß, der war nicht so gut. Dein Klatscher war auch. Ich wette eh schon, was dann später kommt. Warum versteht man den Daniel so schlecht? Ja, wenn du so sprichst, ist natürlich kein Wunder. Wenn du so muschelst, dann rede ich nicht, dann nur noch. Nuschelrock. Nuschelrock mit all ihren Stars. Wie Harry Weinfurt schon sagte, wir mischeln die Muscheln. Ja, genau. Was macht der eigentlich? Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Mein Name ist Gregor. Ich bin der Daniel. Ich bin Harry Weinfurt. Und Simon Kretschmoa. Wir sitzen heute zusammen. Es ist ein ganz spezieller Termin heute, der 6. November 2012 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und wie man als Gamer weiß, das kann nur eines bedeuten. Die US-Wahl. Die US-Wahl. Romney oder Obama? Wolf. Ich bin hier nur zum Thema Videospiele eingeladen. Von weltpolitischen Entwicklungen habe ich nun wirklich keine Ahnung. Hätte man das mit deinem Management absprechen müssen? Ja, ohne Scheiß. Den Penner schmeiß ich direkt raus. Am Ende kommt hier noch Anne Will um die Ecke und labert mir eine Bulette ans Ohr. Alter, ohne Scheiß. Wenn jetzt noch Peter Scholl-Latour sich zu mir hinsetzt, dann gehe ich sofort. Dann verlasse ich die Sendung. Der kommt immer nur in der Schalte. Der ist nie wirklich da. Doch, der war bei Lanz letztens. Der ist live immer da. Wirklich. Bei Will war er auch irgendwie gewesen. Ich habe das Gefühl, der lebt wie so ein Maulwurfsmensch in so unterirdischen Bauanlagen und muss sich quasi immer nur so die Hügel hocharbeiten zu den jeweiligen Studios. Der hat gar keine richtige Wohnung mehr. Ein Verbund von Studios. Was macht der denn? Der Nahost-Experte, wenn er mal nicht im Nahosten ist, also beziehungsweise wenn er mal nicht in irgendeinem TV-Studio ist, ja. Dann ist halt der rennt doch nicht mehr irgendwo da an. Der lässt sich direkt mit Fallschirm direkt nach der Show fliegt er los, genau. Und der Einzelkämpfer Peter quasi. Also er schreibt sehr viele Bücher und erklärt uns halt die Welt. Also alles im großen weltgeschichtlichen Zusammenhang. Er war nämlich schon damals dabei, als die Türken vor Wien standen, 1582 war er auch schon dabei. Als Kissinger die Brille ins Klo gefallen ist. Absolut, ja. Wahrscheinlich hat er sie noch rausgefischt. Das soll immer einer sagen, wir haben keine Ahnung von Politik. Oder von irgendwelchen Politikpersönlichkeiten. Ja, also nur, falls sie mal bei Wetten, dass eingeladen werden oder irgendwie so. Ja, genau. Kann ja bald passieren. Ja, nee, aber meint ihr, es ist Absicht gewesen, dass Microsoft den Release von Halo Nummer 4 tatsächlich am Tag der US-Wahl dann gelegt hat? Ich sag ja, weil sie haben nämlich heute eine Ankündigung schon freigeschaltet, beziehungsweise, ey, denk dran, heute ist die Wahl, wenn du Halo 4 anschaust. Musst du vors Kinect deinen Wählerschein halten, damit du überhaupt dann freigeschaltet wirst. Aber ich meine, also weder der Termin der Wahl noch also so ein Release von einem großen AAA-Blockbuster, der wird ja lange, lange im Voraus festgelegt. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass das wirklich am heutigen US-Wahltag ist. Also irgendwem wäre das ja dann aufgefallen, wenn das wirklich zufällig gewesen sein sollte. Von daher glaube ich schon, dass das bewusst gemacht ist, ja. Ja, aber wem von den beiden hilft das? Das frage ich mich gerade. Oder hilft es der Wahl generell nicht? Oder hilft es der Wahl? Spekulativ könntest du ja tatsächlich sagen, die typische Zielgruppe, die in den USA nicht wählen geht, sind jugendliche bis jung gebliebene Männer. Spieler. Gewaltverherrlichung. Und wenn die wählen würden, sind die natürlich dann mehr in die, tendieren die eher zu den Demokraten. Es könnte natürlich sein, dass das alles ein Komplott der Republikaner ist, dass die entsprechenden Wählerschaften zu Hause Halo spielen, anstatt zu wählen. Und schon haben wir Mitt Romney drin. Das könnte alles sein. Die Diskussionen werden vielleicht entstehen. Ich fände die Idee, via Kinect zu wählen, aber schon ziemlich lustig. Auch wenn die Erkennung wahrscheinlich ziemlich ungenau wäre. Nein, ich wollte nicht. Aber reib eine Minute lang das Gesicht. Gesicht von Mitt Romney für eine Minute. Genau. Ja. Damit würde man zumindest Stimmen kriegen. Welche ist ja jetzt erstmal irrelevant, aber es gäbe mehr Wähler. Die man sonst nicht kriegt, weil sie vor der Xbox hocken. Ja, genau. Wenn du wählst, kriegst du Gamerscore freigeschaltet. Oh. Ja, so eine Mehrbeteiligung. Alle sitzen an den Konsolen. Zack, Fabian als allererster. Ich wollte gerade sagen, Fabian als allererster. Es gibt so viel von diesen Jägern, diesen Punktejägern, das wäre eine Menge. Das müsste man der Politik mal vorschlagen. Das ist eine dumme Idee, aber die bringt am Ende Wähler. Da kriegen irgendwelche arme chinesischen Kinder dann so falsche US-Staatsbürgerscheine, damit sie für andere dann Gamerscore fahren können, wenn sie da nicht gerade wählen können. Du kannst sie ja beobachten über Kinect und gucken, ist er das denn wirklich, der da wählt zum Beispiel? Kannst du direkt wieder Leute einstellen, die kontrollieren, wer wählt. Kinect, und so. Kinect hat ja auch Röntgenfunktion. Man sieht ja auch, falls sie sich verkleidet haben. Oder so, wie deine Mutter letztens mir sagte, komm zu Potter, Junge. Komm zu Potter. Wir sitzen heute zusammen, 6. November 2011. In leicht veränderter Runde verglichen mit dem letzten Mal, das ja schon auch ein bisschen her ist. Wir haben über Halo bereits sehr ausführlich geredet. Ich glaube, dreieinhalb Stunden lang. Es war, glaube ich, Um die 3 Stunden, also ich kann mir nicht vorstellen im Nachhinein, dass es weniger als 3 Stunden gewesen sein können. Ich hatte schon ganz vergessen, dass wir drüber geredet haben schon. Ja, du dachtest, hast du dich gerade vorbereitet auf den komplett Halo-Podcast? Nein, nein, ich habe mich nie vorbereitet, ich bitte dich. Nee. Nein, aber das ist tatsächlich auch nicht nur 3, 3,5 Stunden, sondern auch 3, 3,5 Jährchen gefühlt her. Und Microsoft hat mittlerweile nach dem Abschluss ihrer Trilogie und den ganzen Prequel-Faden, die sie ausführlich dann gewandert sind mit Halo Reach und wie ist das andere nochmal? ODST. ODST plus dem Remake mit Halo Anniversary. Jetzt tatsächlich dazu erbarmt, Halo 4 kommt heute raus. Groß, pompös angekündigt und tatsächlich mit Ausnahme von mir haben es alle hier durch. Ja, selbstverständlich. Wir da kann ich auch los, oder? Ja. Warum, Gregor? Warum hast du es nicht durch? Seit dem letzten Halo-Cast habe ich es ja auch schon dann ausgeführt, dass ich eh nicht der große Ego-Shooter-Spieler bin. Und das hat sich nicht allzu sehr gewandelt in den letzten Jahren. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, ich habe meine Xbox seit dem halben Jahr nicht mehr angemacht. Ich spiele nur PS3. Aber du spielst so Sachen wie Deep 4 auf dem Saturn. Spielst du nach? Oder du hast vor kurzem alle alten Resident Evil-Teile nachgespielt. Aber du hast keine Zeit für Halo 4? Einfach nur, also, wenn ich mitreden kannst? Wenn ich bei Halo 4 wegen der Kamera nicht sehe, kann, ob da irgendein Zombie um die Ecke ist, dann gerne. Ne? Da ist nochmal rein. Nein, aber ich muss tatsächlich sagen, selbst als nicht, also als jemand, der nicht jedem Ego-Shooter-Release hinterherfiebert, muss ich trotzdem sagen, hat mich doch ein bisschen die Spannung auf das Spiel gepackt, weil diesmal neues Studio, neue Story, neue Gameplay-Elemente und ich fand das vom reinen Zugucken und auf die Vorfreude eigentlich recht spannend. Also ich würde mir da, glaube ich, beipflichten, dass es vielleicht das Halo-Spiel für Leute ist, die bisher mit Halo noch nicht ganz so viel am Hut hatten. Wer will was dazu sagen? Ja, also es mag vielleicht erstmal so scheinen, weil der Hype, wir müssen es nochmal sagen, während wir hier sitzen, ist das Spiel jetzt gerade am heutigen Tag rausgekommen. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, liebe Leute da draußen, werden es die meisten von euch schon durch haben und es ist dann schon 2 Tage da. Also wenn wir von jetzt reden, müsst ihr einberechnen, dass ihr quasi für uns in der Zukunft lebt. Das finde ich immer wieder faszinierend, dieses Paradoxon. Es ist unglaublich, aber den Erfahrungsvorteil, den ihr den Leuten gegenüber habt, der wird natürlich aufgeholt sein. Genau, dann also währenddessen. Wenn ihr das jetzt hört da draußen, was? Naja, hoffentlich wird er da klar. Also ich glaube, was den momentanen Hype jetzt noch angeht, ist, wie gesagt, es kommt heute raus, das Spiel, könnte man denken, dass möglicherweise Halo sich ganz neue Leute erschließt. Wenn diese Leute Halo 4 dann allerdings spielen, weiß ich nicht, ob sie den vollen Genuss haben, weil Teil 4 schon einiges an Vorsätzen Vorwissen voraussetzt. Also die bemühen sich ja schon irgendwie nochmal ganz kurz und knapp alles zusammenzufassen und auch Leute abzuholen, die vielleicht nicht von Anfang an dabei sind. Aber so den ganz großen Durchblick, glaube ich, kriegt man logischerweise, liegt ja irgendwie auch in der Natur der Sache, kriegt man nicht, wenn man jetzt mit Halo Teil 4 anfängt. Aber da hast du recht, nur eine Sache, der Konflikt zwischen den Covenant und den Menschen, der ist im Grunde vernachlässigbar und der benimmt aber eine große Rolle natürlich auch einen in der ersten Trilogie. Absolut, dadurch könnte man sagen, der ist vernachlässigbar, weil der hat sich gelöst, scheinbar dann doch wieder nicht, also weil die Aliens ja dann doch, also das, aber egal, ich meine nur, im Grunde diese Blutsväter-Geschichte. Die ist halt wichtig als Vorwissen, aber der ganze Rest finde ich gar nicht so wichtig. Ich finde, es fängt schon wieder so an, dass man eigentlich sagen kann, jemand, der keine Ahnung hat, kommt damit klar. Naja, aber es wäre schon von Vorteil, wenn man zum Beispiel weiß, warum der da in dem Wrack am Anfang rumtreibt oder so. Also lass uns einmal vorweg sagen, bevor wir dann in die Details reingehen, wir werden in diesem Podcast auch sehr ausführlich über die Story und was innerhalb des Spiels passiert dann erzählen. Also hier vorab tatsächlich eine Spoilerwarnung, ist auch im Blog-Eintrag eine allgemeine Spoilerwarnung. Ach so, tatsächlich. Wer sich das jetzt hier anhört, der muss das Spiel gespielt haben, sonst macht es keinen eben Spaß. Und ich glaube, es ergibt auch tatsächlich mehr Sinn, dass man das eben als Begleitpodcast zum großen Halo 1 bis 3 sonst was Podcast, den wir gemacht haben, und da würden sich die Leute, glaube ich, ärgern, wenn wir hier über Inhalte und Details einfach mit Zehenspitzen drumherum laufen. Also nochmal große Spoilerwarnung, wir werden uns nicht zurückhalten, was es angeht. Ich mich schon, weil ich keinerlei Ahnung habe. Aber Daniel, bitte sehr. Was bitte jetzt, der? Ja, wir machen. Was bitte jetzt? Also ganz zur Sicherheit, wir werden auch nicht umhinkommen, vielleicht das ein oder andere Detail gerade aus Halo 3 zu spoilen. Also das bezieht sich jetzt nicht nur, großteilig, aber nicht nur auf Halo 4, sondern generell auf wichtige Details, was den großen Halo-Story-Bogen angeht. Also manche Sachen müssen wir da einfach ganz klar benennen. Und wer jetzt Halo noch nie gespielt hat und sich denkt, irgendwie so zur Einstimmung, bevor ich alle Teile von vorne bis hinten nochmal durchballer, höre ich diesen Podcast, der wird sich um die eine oder andere Überraschung bringen. Also wir setzen jetzt schon voraus, dass Leute, die das hören, zumindest grob mit der Halo-Mythologie und mit dem, was in Teilen passiert, vertraut ist. Genau. Wollte ich nur noch mal zur Sicherheit sagen. Das werden sich eh wieder alle beschweren. Man muss auch sagen, die Geschichte, die dann ja effektiv aus dem Halo-Universum fortgesetzt wird, wann war Halo 3 rausgekommen? Mitte 2007, glaube ich. Ende 2007? War es 2008? 2007? 2007 müsste es gewesen sein, tatsächlich, glaube ich. Ja? Ich müsste mal mehr nachgucken. Check es mal nach, aber es ist tatsächlich die Story, die jetzt mit dem vierten Teil aufgegriffen wird, oder zumindest für das Intro. Damit Halo 3 kam kurz vor 2008. Kurz vor 2008. Also November. Also 2007. Ja, noch in 2007. Ja, halt, was soll ich sagen? Sag einfach Ende 2007. So. Ende 2007. In Zeitraum zwischen 5 und 4 Jahren. Und natürlich Bungie, die die Serie ins Leben gerufen haben und weitergemacht haben, haben sich nach Halo 3, wo quasi die Master Chief Trilogie abgeschlossen war, mit dem Ende, was wir gleich nochmal dann ausführen werden, in Prequel-Geschichten dann, um das Universum dann zu erweitern mit Büchern, mit Spin-Offs, mit Spielen, mit... auch, da gab es auch, glaube ich, vorab schon mal irgendwelche Webserien und solches Zeug, das man sich angucken konnte. Na, den Film, den aktuellen meinst du, oder? Es gibt zwei Filme. Es gibt einen rein CGI-animierten Film. Mhm. Der heißt Halo Wars, glaube ich sogar. Wie bitte? Ja, gibt es. Und du bist nicht einfach nur, bist du sicher, dass das nicht nur die Cutscenes, die ja auch recht schön aussehen, von dem Strategie Halo Wars sind? Wenn die Cutscenes wirklich derartig gut sind, dann kann es gut sein, dass sie einfach... Es ist keine Fantasy-Qualität, aber es ist schon, sieht schon gut aus. So. Ich muss auch sagen, ich hab den zu Hause, der sieht sehr gut aus. Aber du aus. Meinst nicht Halo Legends, weil das ist... Nein, so Halo Legends Anime-Serie. Ist diese Anime-Serie mit mehreren Kurzfilmen aus allen möglichen Perspektiven das Universum beleuchtet. Also so wie Animatrix ungefähr damals. Genau, mit genau exakt dasselbe. Ja. Und es hat mir auch genauso viel Spaß gemacht. Genannt hab, aber es gibt halt noch einen und vielleicht ist es auch einfach wirklich... Kennst du das? Wolfnägel? Nee, ist mir ehrlich gesagt auch... Also ich glaube nicht, dass es ein offizieller Film ist. Vielleicht ist es irgendwie so ein Fan-Ding oder was? Wo hast du das denn herbekommen? Woher habe ich das bekommen? Was ist denn? Was steht das denn auf dem DVD-Cover? Ja, Halo Wars. Also das habe ich mir aus Amiland bestellt. Hast du schon? Ja. Muss ich mir mal angucken. Und den habe ich aber schon lang. Aber es kann halt wirklich sein, dass das... Ich habe Halo Wars nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Es kann wirklich sein, dass das die Cutscenes sind, weil das Ding ist sehr kurz... Und es wirkt auch ein bisschen zusammenhangslos. Ja, das spricht doch. Ja, vielleicht. Wird dazwischen so ein Strategiespiel gespielt für eine Stunde? Nein, immer. Das davon siehst du nichts. Na gut, einfach Let's Play. Wer hat denn da Pause an? Ich finde hier jetzt beim ersten Gucken jetzt nur tatsächlich so zusammengeschnittene Cutscenes im Moment. Also kann sein, dass da irgendwas nochmal... Ich bringe das Ding mit. Das interessiert mich. Da würden wir gerne nochmal reinschauen. Aber der Punkt ist eben gewesen, dass tatsächlich die Geschichte, die jetzt weitergeführt wird, ruhte ja eigentlich seit knapp 5 Jährchen und hätte rein theoretisch auch, war ja im Endeffekt fast schon abgeschlossen mit einer gewissen Art von halboffenem Ende, die ein mögliches Sequel dann dir eröffnet hat. Aber jetzt wurde das als Startpunkt genommen, um da eine neue Trilogie zu starten wieder. Es wird ja als Trilogie, glaube ich, wieder geplant, oder nicht? Ja. Ja. Die Reclaimer-Trilogie, was ja schon viel auch wieder so ein bisschen erklärt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Wer möchte noch einmal kurz zusammenfassen, wie Halo 3 ausgegangen ist? Wo befindet man sich am Anfang von Halo 4? Wer möchte? Wolf? Bitte, Simon. Lass uns doch zusammen machen. Mach mal zusammen. Ich krieg immer auf den Sack, wenn ich irgendwas, weil ich formuliere dann was es falsch. Ich weiß, die Fans beschweren sich immer, aber wir haben es schon mal gesagt, aber zum einen ist es jetzt ein paar Jährchen her, dass man das gespielt hat. Und also ich persönlich bin jetzt auch nicht jeden Tag auf der Halo-Wikipedia unterwegs und lese es jeden Tag aufs Neue nach. Also das ein oder andere Detail ist da vielleicht ein bisschen so im Nebel des Vergessens verloren gegangen. Und zum anderen, wir spielen halt auch sehr, sehr viele Spiele notgedrungen und jobgedrungen zwischendurch, die teilweise auch sehr viel Story-Verästelung haben. Und wenn man zum Beispiel sich nebenher noch mit Assassin's Creed beschäftigt, dessen dritter Teil jetzt gerade rausgekommen ist, dann hat man sehr viel, was man quasi an Games-Wissen abspeichern muss von den letzten 10 Jahren. Und vielleicht und das überlagert sich auch. Genau, es überlappt so. Man spielt ja auch selber nicht dieses Spiel mit dem Assassinen? War es nicht so, dass in Halo 3 die Covenant, also die Allianz, mithilfe der Arche, mit so einer riesigen Orbitalstation, wollte sie alle verbleibenden Halo-Ringe gleichzeitig zünden? Das war doch so. Also einige Installationen wurden ja zerstört, zum Beispiel der Original-Halo-Ring, Installation 04, auf dem Halo 1 spielt. Der wurde vernichtet am Ende, bevor er quasi ausgelöst werden konnte. Aber es gibt halt noch ein paar andere im Weltraum und der Prophet des Bedauerns... Ja, ist glaub, Regret, oder? Genau, Regret, ist, Prophet des Bedauerns ist halt so ein religiöser Fanatiker. Es geht ja bei der Allianz darum, dass es quasi so ja, eine religiös-fanatische Sekte sind, die die Menschheit auslöschen will. Und der will eben mit Hilfe der Arche alle verbleibenden Halo-Ringe zünden, was das gesamte Leben im Universum ausrotten würde. Und das war nämlich so ein geiler Moment in Halo 3, dass du dich am Ende kurz für den großen Endkampf mit der Flood verbündest, weil ihr beide einen gemeinsamen Gegner habt, nämlich den Prophet. Das fand ich eine sehr, sehr geile Szene, muss ich sagen. Gerade mit der Flood, man weiß Spitze. Eigentlich, im Grunde sind die auch ehrlich und sagen, das hält genau so lange, wie es hält. Und danach geht es wieder genau andersrum. Ja. Und das ist doch diese, auch, ja genau, diese wo, fast wie eine Brücke, wo mit ganz vielen Deckungen und es geht immer geradeaus, genau, diese lange, der lange Weg. Und das erste Weg. Mal, das war, muss man sich vorstellen, also für einen Halo-Fan war das ein krasser Moment, das erste Mal kämpfst du Seite an Seite mit den Flood-Infizierten und alle rennen so nach vorne und probieren den Typen aufzuhalten. Das war ein geiler Moment, ey, da hatte ich echt Gänsehaut, das und hat mir sehr gut gefallen. Wie Regret dann richtig Zunder kriegt vom Master Chief, fand ich alles sehr geil. Das war sehr befriedigend einfach. Da musste man dann auch mal zuhauen. Es war schon schön. Und ja, auf jeden Fall, also jetzt wenig überraschend, ich meine, das Universum ganz eindeutig existiert ja noch. Das heißt, man hat den Propheten dann auch echt gestoppt in letzter Sekunde. Aber natürlich. Die Arche, auf der das stattfindet, die hat dann, glaube ich, einen Selbstzerstörungsmechanismus, der wird dann gezündet und man muss, ähnlich wie bei Halo 1, das ist so eine Reminiszenz, muss man mit dem Warthog ganz schnell innerhalb von 3 oder 4 oder 5 Minuten von der Arche flüchten und um einen rum fliegt halt alles in die Luft und alles explodiert. Und man schafft es gerade noch so, rettet sich auf die Forward Onto Dawn. Dawn. Springt mit der oder versucht zu springen. Genau, springt mit der durch ein Portal, will halt die rettende Erde erreichen und als das Schiff, es ist halt so ein riesen Mega-Titanenschiff und als es erst halb durch ist, da schließt sich, glaube ich, das Portal. Und schneidet das Schiff quasi in zwei Hälften. Und der Master Chief treibt dann irgendwie in einem, ja, in der Mitte zerschnittenen Schiff, treibt er durchs Weltall. Und ja, es ist irgendwie auch so am Arsch vom All. So. Also es ist eine sehr weit entfernte Ecke des Universums von der Erde aus gesehen. Und deswegen ist klar, da kommst du jetzt einfach erstmal nicht mehr weg, Junge. Richtig. Und er hat natürlich auch nichts anderes zu tun. ich meine, ganz klar. Und lässt sich dann irgendwie in Kryo-Schlaf versetzen und sagt zu Cortana noch so, irgendwie auch ein ganz lustiger Satz, wenn sie mich wieder brauchen, dann wecken sie mich. Und dann geht halt die Klappe zu und er lässt sich dann in diesen Kryo-Schlaf versetzen. Das ist so ein richtiger Schwarzenegger-Satz tatsächlich. Ja, genau. Das hatte so was leicht Cheesiges, aber es hat sehr gut gepasst in der Situation. Er spricht ja auch in der alten Trilogie weniger als in der neuen, nehme ich das jetzt stimmt, mal zumindest schon mal stellvertretend für die neuen Teile, die noch kommen, an. Weil er spricht schon mehr und das waren so einfach die kernigen Sätze, wie gesagt, so Schwarzenegger-esk. Mhm. Die fand ich aber, die haben schon was trotzdem gehabt. Die hatten diesen Bass irgendwie und dieses, okay, ich weiß, der Typ weiß, wovon er redet. Ja. So, ja, war schön. Ich fand das auch am Ende von Halo 3, um das mal, also wir wollen ja nicht über Halo 3 sprechen, aber um das noch kurz abzuschließen, ich fand das am Ende auch sehr schön gemacht, dass sie es hingekriegt haben, dass man natürlich wusste, auch weil man es gesehen hat, aber dass der Master Chief nicht tot ist. Der schwebt halt in diesem halben Raumschiff da durchs Weltall. Aber die Menschen auf der Erde haben halt seit dem Kollaps dieses Portals, haben die von dem nichts mehr gehört und gehen also davon aus, dass er im Krieg gefallen ist. Dass er killed in action ist. Aber Spartans werden ja nur vermisst. Stimmt. Also wir haben missing in action. Fehler gemacht. Ja, stimmt. Sie sterben ja nicht, bis auf die 8000 Mal, wo man stirbt als vermisst. Spieler in so einer Kampagne. Ja, ja. Das Universum ist groß. Ja, auf jeden Fall kriegen dann quasi alle gefallenen Soldaten dieses Krieges und dann auch der Master Chief am Ende so ein militärisches Ehrenbegräbnis. Ne? Das üblich so in die Luft geschossen und alle stehen da so und salutieren. Und sie kratzen seine Nummer noch ja, an genau. Das Memorial. Und man sieht an diesem Memorialstein die Fotos von den ganzen Soldaten, den Gefallenen und so langsam schwenkt so die Kamera so nach rechts unten in die Ecke und irgendjemand hat da so 117 so eingeritzt, ganz krude. Und da hatte ich echt Gänsehaut. Das war ein geiler Moment. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich mir da gedacht habe, war, die meisten von den Leuten habe ich im Gefecht leider selbst gekillt, weil ich irgendwie mit dem Panzer aus Versehen über den Schief gefahren bin oder daneben geschossen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe Vollidiot. Ich habe sehr viele Friendly Fire Casualties. Ja, passiert aber auch. Ja, passiert. Also, ich meine, du kannst doch nicht auf jeden Einzelnen achten. Du weißt doch, wo gehobelt wird, fallen Spiele. Was gar nicht passt zu Forward Unto Dawn, der Webserie, wo es ja dann, wo er alles riskiert um so ein paar Neulinge, ich fahre da einfach drüber. Wir können gerne über Forward Unto Dawn auch mal kurz sprechen. Also Bungie hat mit dieser großen Heldenverehrung am Ende von Halo 3 quasi ihren Abschied dem Master Chief gegenüber gegeben, weil mittlerweile sind die ja bei Activision, glaube ich, tätig, ne? Oder die sind zumindest von teilweise, Microsoft. Teilweise, ja. Die haben sich nach mehreren Jahren Microsoft-Zusammenarbeit von denen getrennt und Halo Franchise gehört natürlich noch Microsoft und machen mittlerweile irgendein Projekt für Activision, was nicht Call of Duty ist, was alle dann denken natürlich. Oh. Nochmal Glück gehabt, ja, Guitar Hero of Duty oder sowas wird es im Endeffekt sein. Microsoft hat speziell, um die Marke dann weiter aufrechtzuerhalten, ein eigenes Studio ins Leben gerufen, 343 Industries, glaube ich, heißen die, und wurden tatsächlich von Microsoft von, ja, die haben sich Größen, die ich jetzt namentlich natürlich wirklich nicht kenne, dann zusammengesucht, um dort ein eigenes Studio aufzubauen, was sich exklusiv um Halo-Franchise kümmert. Und ich meine, seit der Zeit, wo Bungie eben mit Halo Reach ihr letztes Prequel abgeliefert hat, wo die Schlüssel übergeben haben. Was hat 343 Studios gemacht? Ich glaube, dieses Halo Waypoint haben sich drum gekümmert. Das ist ja das Online-Portal, wenn ich mich nicht irre. Ja, oder? Das ist genau, Online-Portal. Da findet man als Halo-Spieler, kann man sich da einloggen und findet quasi, ja, wie so ein großes Nachschlagewerk quasi zu allem, was irgendwie mit Halo zu tun hat. Du kannst dir freigeschaltete Videos da angucken, du kannst dir deine gesammelten Erfolge angucken, du kannst dir Statistiken angucken aus allen Spielen, wie du warst. Also alles, was für dich als Spieler mit Halo zu tun hat, findest du zentriert in diesem Waypoint. Du kannst die ganze Geschichte rekapitulieren aus allen Spielen bisher. Du kannst Megablocks kaufen. Die Lego-Serie, die es zu Halo gibt. Also dieses Lego-ähnliche Ding. Ja. Deine eigene Dienstakte, guckst, wer online ist. Kannst aber dann, was weiß ich, kein Abo abschließen, um Multiplayer-Maps dann zu haben. Call of Duty lässt grüßen. Hm. Nee, das ist, glaube ich, also vielleicht ist es in Planung. Vielleicht kommt ja irgendwie noch was. Aber das war tatsächlich das Vorgeplänkel auf das Richtige, auf das große Halo 4. Und ja, das kommt heute rauf. Ihr habt's gespielt. Erzählt mir ein kleines wenig drum, weil ich kenne nur die Trailer und alles, was ich gestern vom Ready Unto Dawn Film so mitnehmen konnte. Und der hatte so gut wie gar nichts über Halo 4 erzählt. Nee, das stimmt. Nee, aber es geht ja auch in der neuen Trilogie nicht mehr so sehr um das Ganze drumherum, das globale Riesige, finde ich, sondern es geht ja mehr um die Charaktere an sich, so die Leute, die da kämpfen und natürlich den Master Chief und Cortana. So habe ich das Gefühl gehabt nach Halo 4. Und die Serie geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Da wird ja auch mehr geredet als geschossen. Also das Ding ist bei Was nicht heißt, dass bei Halo 4 nicht geschossen wird. Also das wollte ich damit nicht sagen. Ich finde, die Ausrichtung, klar, der Krieg wird nicht mehr so in den Mittelpunkt gerückt und es geht wirklich mehr um diese Beziehung zwischen Cortana und Master Chief. Zumindest in den Zwischensequenzen, das meine ich jetzt. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ich bin ja jetzt nicht der riesen Halo-Experte und auch nicht der langjährige Spieler. Ich bin eigentlich aufmerksam geworden durch Halo. Klar, ich habe Halo 3 angefangen, aber das hat mir damals nicht so wirklich zugesagt. Aber als ich euren Podcast gehört habe, wo du quasi so ein bisschen die ganze Geschichte rekapituliert hast und richtig viel von diesem Universum preisgegeben hast. Hast du dir gedacht, das stimmt doch alles nicht, da ist doch hier und... Da war für mich der Moment, beziehungsweise das war der Moment, wo mein Interesse geweckt worden ist für Halo, weil ich gedacht habe, ah, guck mal hier, da ist ja doch eine ganze Menge... Mit meinen Lügen, das ist sehr gut. Ich fand, es hörte sich sehr wahr, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam und interessant an. Und auch in Reach habe ich das, da in Reach war das erste wirklich... Halo-Spiel, was ich komplett von vorne bis hinten durchgespielt habe, mit Multiplayer und allem drum dran. Und da ist mir das noch nicht ganz so aufgefallen, aber jetzt in dem neuen Teil ist mir, und mit auch Forward Unto Dawn mit der Serie, wie, ja, das dann schon ein bisschen kritisch auch die ganze menschliche Position oder beziehungsweise die ganze menschliche Seite irgendwie betrachtet und beleuchtet wird. Das ist mir am Anfang, kam mir das nie so rüber. Also ich dachte am Anfang immer, okay, die Menschen kämpfen gegen eine außerirdische Bedrohung, ja, weil sie sich mal wieder verteidigen müssen für irgendwas. Aber so, wie ich das jetzt durch dann letztendlich Halo 4 mitbekommen habe, ist das alles gar nicht mehr so heldenhaft und schön und wohlwollend oder von reinen Gedanken irgendwie beseelt, wie es jetzt irgendwie am Anfang... Es ist nicht der Star Trek-Gedanke oder so, sondern es ist eher Starship Troopers. Nee, wobei, das ist wieder zu krass. Also es wirft schon eine sehr, sag ich mal, dunklere Seite auf diese ganze UNSC zum Beispiel, also auf dieses ganze Verfahren. Ich meine, man kennt diese alten Trailer, die habe ich auch gern gesehen, wo die Spartans hochgezüchtet werden, wie so ein Heldenbegräbnis irgendwie auf dem Schlachtfeld gemacht worden ist oder Remember Reach und was weiß ich. Das waren zwar Schlachten, wo man gedacht hat, okay, das sind vielleicht tragisch inszenierte Soldatenschicksale, aber sie waren nie irgendwie, ja, sie hatten nie diesen Hauch von, oder diesen doch, diesen kräftigen Hauch von Kritik, der jetzt zum Beispiel mitschwebt. Bei Forward Unto Dawn zum Beispiel und wie auch bei Halo 4. Ja, in den Romanen ist ja auch so, glaube ich, ich kenne sie nicht so detailliert, aber ich glaube, das ist schon genauer beschrieben, dass es halt auch Schattenseiten gibt und wofür die Spartans eigentlich, wofür das Spartan-Programm eigentlich gedacht war, war ja auch eher gegen Menschen quasi, gegen Terroristen, wo man da ja schon sagen kann, so einen Panzer loszulassen gegen Leute mit einer Waffe ist schon nicht so wirklich das Edelste, ja. Aber es hat sich ja am Ende ausgezahlt. Darum geht's ja. Das ist ja die Message. Guck mal, sie bauen nach all dem Stress, bauen sie ja dann wirklich die Infinity als, ich sag mal jetzt, Friedensmission. Auch als so eine Art, ja, Enterprise. Also die ist ja das erste Forschungsschiff, was sie seit dem Konflikt und auch vorher gebaut haben. Du hast die Spartan Ops nicht gespielt, oder? Nein, ich weiß, dass da, ich habe mich auch gewundert, warum da trotzdem 1000 Warhawks und Mammuts und alles draufstehen. Aber tatsächlich ist das ein friedliches Schiff. Ist ja so gedacht, ja. Also, oder, Wolf, wird doch auch so gesagt, glaube ich. Also so habe ich es zumindest verstanden. Ja. Ich habe die Spartan Ops jetzt auch noch nicht gespielt, aber ich glaube, das wird auch in der Kampagne mal kurz so gesagt. Das ist seit Ausbruch des Konfliktes, seit Bekanntwerden der Covenant, das erste Forschungsschiff. Die waren, also seit die Menschheit auf die Aliens getroffen ist, waren die ja permanent im Krieg. Also war jetzt mit und Forschung, davor ja auch mit den Terroristen oder das, mit den anderen Kräften, die man gar nicht so genau... Ich kenne die auch nur aus der Webserie, also in den Büchern. Ja, ich dachte auch, dass sie noch ein bisschen besser erklärt werden. Irgendwie, es scheint irgendeine Splittergruppe gewesen zu sein, die sich im Vorfeld schon... Wahrscheinlich eine Kolonie, die halt rebellisch ist. Oder vielleicht einfach so ein paar verdammte Hippies. Ja, fucking Hippies, ey. Die sind wirklich alle schlimm. Vielleicht kommt ja da auch noch mehr jetzt. Du hast Spartan Ops kurz erwähnt. Das ist ja die Online-Komponente oder so ein Online-Koop, der aber auch gewisse Story-Elemente jetzt hat bei Halo 4. Ja, ist ein Online-Koop-Modus, der halt in 10 Episoden a 5 Kapiteln erscheint. Genau, und die sind noch nicht verfügbar, sondern die werden erst alle paar Wochen gibt es dann ein neues Kapitel, was die Story zumindest weitertreibt. Ja, also ich glaube, also wenn sie es, ich hoffe, sie machen es so, dass es alle Wochen ein paar Wochen eine neue Episode gibt, weil in jeder Episode sind 5 Kapitel. Mhm. Und die haben eine eigene Geschichte und die spielt nach Halo 4, irgendwie ein halbes Jahr oder so ein bisschen. Und da ist es nämlich, und ich müsste mich irren, weil es ist dieses Riesenschiff, das ist diese Infinity, ja, weil auch die, der Master Chief kommt irgendwann, trifft doch irgendwann mal auf die ganze Crew der Infinity und auf den Lasky und auf alle möglichen Leute. Der kommt tatsächlich auch in Spartan Ops vor, der Lasky? Nee, der Lasky kommt am Anfang vor. Das weiß ich im Film, ja. Ne, aber der kommt am Anfang von der Dings vor und erklärt diese, wie heißen die, Fire Squads? Heißen die Fire Squads? Diese Spartan-Trupps? Squad wahrscheinlich einfach, oder? Ich weiß nicht. Fire Squad. Dieses sechsköpfige Spartan-Team oder die Spartan-Teams sind irgendwie aufgeteilt, glaube ich, in sechs und die sechs Leute. Es ist so ein Fire Squad. Und die Anführerin der Fire Squads, die sagt zum Master Chief mal irgendwann im Spiel, oh, ich habe sie mir größer vorgestellt. Könnt ihr euch daran erinnern? Das sagen aber viele zu ihm. Hab ich schon öfter Sie sagt halt in Teil 4, sagt sie halt einmal zu ihm, oh, sie. Und genau Detusi steht halt dann irgendwie. Steht dann da in dieser riesigen Hangarhalle irgendwie und bereitet ihre Leute auf den Einsatz vor. Das Schiff springt halt irgendwie durch das Portal durch. Und dann meint sie so, ja, irgendwelche Eierköpfe von Wissenschaftler wollen da irgendwie Forschungsstationen errichten und bla bla bla. Aber irgendwelche bekloppten Ellis behaupten halt, das wäre irgendwie ihr heiliger Götterplanet und bla bla bla. Okay, und jetzt sage ich, wenn die unbedingt Gott treffen wollen, sorgen wir dafür, dass es auch irgendwie erreicht wird. Und dann siehst du, wie dieses Infinity-Monster-Schiff quasi durch dieses Portal kommt und einmal komplett durch irgendein Raumschiff der Ellis durchfetzt. Was so geil war. Was geil war, ja. Also, ja, aber wo ist das bitte ein friedliches oder beziehungsweise, weiß ich nicht. Ich kann mich auch, da hast du recht vielleicht, ich muss es mir nochmal genauer angucken, ob das nicht aus Versehen vielleicht, die haben es nicht gesehen. War einfach ein Unfall. Ich meine, ey, so ein Bremsweg ist auch verdammt lang, ne? Das lernst du in der Fahrschule. Wenn du nicht mehr ausweichen kannst, dann musst du draufhalten und einfach das Lenkrad festhalten, anstatt irgendwie, dass du in Schlingern gerätst. Das ist im Weltraum auch nicht groß anders. Ja, auch ein LKW mit Hilfsgütern ist eine Waffe, wenn du es nicht abbremsen kannst. Okay. Ja. Kollidiert ein bisschen mit dem Spruch, den sie vorher bringt, aber alles klar. Naja, vielleicht hast du auch recht. Vielleicht war das ja auch als friedliches Schiff gedacht und als es nochmal fertig war und sie haben gesehen, ey, das ist halt, wir haben ein Big-Ass-Motherfucking-Monsterschiff hier. Also, da dachten sie einfach so, ey, wenn wir schon dabei sind, gut, dann rammen wir doch mal ein paar Aliens weg, anstatt Sand zu wiegen, was wir sonst machen. das sind jetzt tatsächlich Geschehnisse, die bei Spartan Ops dann stattfinden, was geschichtlich nach der Story, die du in Halo 4 siehst. Die aber alle mit so einer kleinen CGI-Render-Sequenz kommen, in einer längeren sogar, die mir echt gut gefällt. Wie gesagt, diese Anfangssequenz, und die ist schon relativ lang. Man lernt halt dieses Squad kennen, also beziehungsweise man lernt die beiden Jungs kennen, gegen die man eigentlich permanent sich in irgendeinem Wettstreit befindet, wenn es darum geht, irgendwelche Ellies abzuknallen. Ja, zum Beispiel. Und dann halt, wenn man kurz... Ich weiß nicht, meint er Aliens oder Allies? Allies? Ja, die sagen, es wird übersetzt mit Allies. Die sagen immer Allies. Anstatt Allies oder was für Allies? Nein, Aliens, oder? Nein, es ist wohl die Kurzform von Allianz. Ach so, natürlich, Allies. Ja klar. Ich habe Spartan Ops noch nicht gespielt, deswegen war mir das bis gar nicht klar. Ich war bei Ellie, Verbündete war ich irgendwie. Ja, nein, sie sagt Ellies. Also. Oder halt echt so Frauen, die Ellie heißen alle. Die werden so geklont wie bei Resident Evil. Irgendjemand die Ex-Frau hieß Ellie. Vielleicht habe ich mich auch böse verhört, aber das ist auf jeden Fall das, was ich verstanden habe mit meinen schon seit mehreren Jahren geschädigten Ohren. Wurde dem einen von euch... Hat einer von euch gerafft, warum die jetzt plötzlich wieder... Alter, krass, wir haben gerade Licht angemacht, ey, wir schmelzen. Oh, wirklich hart, jetzt muss ich erstmal anpassen. Ja. Hat jemand verstanden, warum die Aliens jetzt doch wieder böse sind? Oder sind es Aliens, die verwirrt sind und verloren und vielleicht gar nichts mitbekommen haben, weil es ja auch weit weg ist? Warum? Hab ich es wirklich verpasst? Ich hab's nicht gerafft? Ja, also jetzt gehen wir schon wie echt... Ja, aber ich möchte es an diesem Punkt kurz geklärt haben. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht ganz genau wo, aber ich habe irgendwo gelesen oder aufgeschnappt oder irgendjemand hat es mir erzählt, das wäre quasi so eine Separatistengruppe der ursprünglichen Allianz, die nach wie vor immer noch religiös so verblendet sind. Die man ja auch in Halo 2 bekämpft. Als der Alien-Konterpart. Arbeiter, genau. Und also ich glaube, das wird, glaube ich, so explizit nicht groß wirklich erklärt im Spiel. Es wird, wenn überhaupt, wird das so angerissen. Und ich glaube, ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Das sind halt die paar Versprengten, die ja quasi aber immer noch dem alten Ideal anhängen und deswegen den Krieg nicht aufgeben wollen, obwohl ja eigentlich Waffenstillstand herrscht. Das hätte ich mir übrigens aber auch ein bisschen schöner erklärt gewünscht, muss ich sagen. Das fand ich nämlich einen geilen Punkt. Ich meine, also in 4 Jahren kann ja echt jede Menge passieren. Und der Spieler, also ich zumindest, war sehr überrascht, ich war nicht wirklich überrascht, man hat es ja schon gesehen, eigentlich in Trailern, aber im Prinzip von der Logik der Geschichte her müsste der Spieler und der Master Chief müssen relativ überrascht sein, dass die Aliens da immer noch irgendwie sich offenbar im Krieg mit der Menschheit befinden oder schon wieder, oder es wird ja einfach nicht erklärt. Ja, die fertigen es in 2 Sätzen ab, weil sie es auch nicht genau wissen, Cortana und der Chief so. Ja, vielleicht, aber also das so ist es in dem Moment, in dem sie noch, habe ich das Gefühl, in dem sie gerade aufwachen. Ja, genau, so war's. Aber die Verbündeten von den Menschen in Halo 3? Oder die außerirdischen Verbündeten, es gab doch, war das ja, die ganze Allianz hat ja quasi Frieden geschlossen, so mehr oder weniger, oder? Aber waren das wirklich alle oder waren das wirklich nur ein paar? Ne, bis auf wahrscheinlich diese. Ja, so wie ich das verstanden habe, waren das vor allem die Eliten. Ja, ne, das habe ich nämlich auch aufgeschnappt. Ja, die Brutes haben sich ganz entfernt, aber die waren ja eh immer so. Nein, die Brutes haben ja irgendwann den Platz der Eliten eingenommen. Den und haben doch irgendwie auch die ganzen den Rang der Elite, also beziehungsweise diesen hohen Rat der Eliten irgendwie als Geisel genommen oder irgendwie sowas. Nee, die waren einfach, vorher waren die Eliten, die, wie heißt das, die erste Garde? Genau. Der Schwebe-Aliens, verdammt, wie heißen sie denn? Der Propheten. Der Propheten. Ja. Und dann wurden es die Brutes, weil die Elite ist quasi so, Harakiri hätten sie eigentlich begehen müssen, weil sie halt sie enttäuscht haben, so. Und dann wurden sie außerdem waren die Brutes halt irgendwie auch aggressiver und stärker und krasser. Ich fand die Brutes immer doof. Die waren einfach nur döver und größer. Also halt, die Elites haben so eine geile Geschmeidigkeit in allem. Ja, nee, ist der geilste Feind in ganz Halo, die Elite. Kontrapunkt da, die Brutes, die fand ich dann auch wieder ganz angenehm. Also als ich in Halo 3, als man diese Stelle gesehen hat, du konntest so snipen und du hast gesehen, wie der eine Brute irgendwie den Menschen also erst hochreißt und dann so volle Kanne auf die Erde wirft, das fand ich so eine geile Aktion. Das hätte Elite nicht bringen können. Die Brutes, das waren halt diese tierischen Muskelberge. Das fand ich schon geil. Aber da finde ich die Hunter, finde ich von der Reihe als Charakter, die sehen geil aus. Die Hunter sind natürlich sowieso die krassesten. Ja, aber sowas hätte ich gerne mal gehabt. Die Brutes finde ich irgendwie zu, wie gesagt, so mit der Schweinenase und irgendwelche Affenwesen und dann sind die auch immer nur aggro und du weißt genau, ich schieß die an, dann kommen sie auf dich zugerannt. Jedes Mal. Das nervt mich. Das ist mir zu berechenbar für hier. Ja, aber es geht ja um, das ist die erste Garde der Gebiete. Das ist quasi die müssen alles beherrschen, die müssen knallhart sein, krass, super hart zu kämpfen, alles, aber eben auch ein bisschen smart sein, und die Brutes sind einfach nur, die heißen Brutes. Ja, aber die waren, das wird auch immer gesagt. Smart waren die nicht. Ja, aber es wird immer gesagt, dass sie auch sehr, sehr, sehr smart doch in Kriegsführung waren, also dass sie schon wissen, wie davon man auf dem Schlachtfeld. Davon habe ich nichts gesehen. Ja, aber auch die neuen, also wenn ich einen Kritikpunkt an Halo 4 habe, dann sind es jetzt auch die neuen Feinde. Weil ey, generell, ich hab eine ganz crazy Idee. Wenn ich mir vorstelle, ich höre diesen Podcast, was mir jetzt seit irgendwie 45 Minuten auf den Nägeln brennen würde, ist die Frage, wie fanden Sie denn jetzt nur Halo 4? Wir reden jetzt über jetzt schon? Ja, findest du nicht? Du musst doch auf den Spannungsbogen aufbauen. Ja, genau. Oder einschläfern, bis es keinen mehr interessiert. Nee, ich würde es jetzt erst sagen und dann in die Analyse gehen. Aber jetzt wurschteln wir die ganze Zeit drumherum. Ja, eigentlich haben wir ja auch noch nicht so wirklich über Halo 4 was gesagt, sondern mehr über das Drumherum. Deshalb. Also das ist doch das allererste, wenn sich Leute unterhalten. Dann fängst du doch nicht erst an zu sagen, irgendwie, dass du die Brutes besser fandst und sagst, Alter, ich fand Halo 4 geil oder ich fand Halo 4 scheiße. Ja, aber wir werden hier getragen von einer Welle der Unterhaltung, die nicht nur ich bestimme. Ich fand die Brutes einfach nur doof, um das abzuschließen. Dann gehen wir halt schematisch nach. Haben wir auch alle Formulare dafür ausgefüllt. Habt ihr alle eure Podcast-Formulare dabei? Passierschein, Redeschein, Returns and Exchanges habe ich hier. Die Gegner, die sind jetzt noch, die alten sind bei Spartan Ops dabei, 35. Ja, genau, das geht ja noch. Eigentlich bei Spartan Ops. Bei Spartan Ops, damit quasi noch ein bisschen das alte Halo-Gefühl da ist, was sich beim neuen, beim richtigen Halo 4 aber tatsächlich ein bisschen anders äußert. Bevor wir da ins Detail reingehen, ich habe eine Idee. Wie findet ihr Halo 4 eigentlich? Ich kann es ja schneiden, wie ich will. Ey, wenn ihr meint, es ist dem Spannungsbogen nicht zuträglich, dann sagen wir es am Ende. Aber ich finde. Ja, schon. Okay, also, alle außer Wolf dürfen. Ich muss sagen, ich habe mich natürlich wie jeder normal denkende Halo-Fan, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ich war extrem gehypt. Ich fand, als man den Trailer auf der E3 gesehen hat, fand ich total geil. Mein Herz hat gerast, mein Blut hat gepumpt. Und jetzt hatte ich es da und ich habe es am Wochenende durchgezockt. Und während des Spielens hatte ich Spaß und habe so die alte Halo-Faszination wieder gespürt und war fasziniert. Ich muss aber sagen, so in der Rückschau im Nachhinein, wenn ich es mal ein bisschen Revue passieren lasse, bin ich fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ich weiß, ich mache mich jetzt hier zum absoluten Hassobjekt dieser gesamten Runde, vermutlich für jeden, der dazuhört. Aber ich muss wirklich sagen, im Nachhinein doch, ich bin eigentlich fast ein bisschen von Halo 4 enttäuscht. Du bist einfach kein Teamplayer. Das, kannst du nicht mit uns anderen Halo-Nerds einfach mal einer Meinung sein? Ne, das sind wir ja meistens, wenn es um Halo geht. Würdest du denn finden, natürlich, wir können ja gleich mal ausdiskutieren, woran das tatsächlich liegt, dass du mit dem Gefühl rausgegangen bist. Meinst du, dass vielleicht 343 Studios oder Interactive, wie die heißen, nicht ganz diesen richtigen Level, den Bungie bei den alten Spielen dann geschafft hat, dass sie es nicht ganz erreicht haben? Also wenn es ein neues Team ist, auch wenn natürlich eine Handvoll Leute von dem alten Team dabei gewesen sind, die versuchen ja dann nach Möglichkeit den Spirit wieder anzufangen von der alten Serie, aber es nicht ganz schaffen. Ich denke jetzt an sowas wie, sagen wir mal, Silent Hill Homecoming, ne? Was von Leuten gemacht wurde, die keine Ahnung von der Serie haben. Und das stimmt leider in dem Fall. Aber also ich finde, was man 343 Industries nicht vorwerfen kann, ist, dass sie einen schlechten Job gemacht hätten oder dass sie nicht raffen, was Halo ist. Also das glaube ich, den Vorwurf, den habe ich nie verspürt und den würde ich auch nicht machen wollen. Die haben das objektiv gesehen, haben die schon sehr, sehr gut gemacht. Ich finde aber, vielleicht liegt es daran, dass das zwischen Halo 3 und jetzt Halo 4 eben halt doch ein paar Jährchen liegen. Ich vermisse da so ein paar gewisse Entwicklungen, beziehungsweise einige Entwicklungen, die Serie genommen hat, die sehe ich so ein bisschen kritisch. Also das ist aber wirklich nicht, es liegt nicht daran, dass es nicht mehr von Bungie ist, sondern von anderen Jungs. Ich habe das Gefühl, Bungie hätte es nicht groß anders gemacht. Und da hätte ich, glaube ich, dieselben Kritikpunkte. Also an denen liegt es nicht, ne. Ich vermute aber auch, dass viele von den Bungie-Leuten, die halt weiter Bock auf das Franchise Halo hatten, einfach auch dann bei 343 gelandet sind langfristig. Im Laufe dieser ODST-Reach-Abspaltung dann letztendlich. Also ich meine, vorher haben die ja kaum was gemacht. Für die beiden Teile haben sie ja nur ein bisschen was gemacht oder minimal. Und das ist ja jetzt eigentlich dann neben dem Anniversary das erste Halo von denen, wie schon gesagt. Die Leute, die das gebaut haben, die das entwickelt haben, sind ja trotzdem vorher schon bei anderen Halo-Titeln am Start gewesen. Also deswegen. Also ich glaube auch, das wird sich schon so ein bisschen vermischt haben. Da werden schon ein paar Leute sitzen, die vorher bei Bungie waren. Wie der Baum, der irgendeinen Samen hat und der macht irgendwo anders einen Baum. Weil, also es sind, es ist wirklich ein großes Leben. Das Leben erklärt von Simon Kretschmer. Es war einmal der Kretschmer. Ein Baum hat Samen und macht Nall am Baum. Nee, aber es sind halt, ja, wie schon vorhin erwähnt, es sind natürlich auch Leute mit dabei, aber natürlich nicht nur dann das Hardcore-Kernteam, was ja mittlerweile dann wirklich immer noch bei Bungie geblieben ist. Kiki Wolfkill von Anfang an dabei war? An die würde ich mich, glaube ich, erinnern können, aber wahrscheinlich ist die jetzt doch seit Anfang an dabei und jeder hatet uns gerade. Ja, sie ist eigentlich der Master Chief, als es noch eine Frau war. Ich gucke mal wirklich nach. Kiki Wolfkill. Shameless. Aber es ist doch jemand, den man direkt vor die Kamera stellen würde normalerweise, wenn sie von Anfang an dabei gewesen wäre. Ja, aber vielleicht mussten die Tellos erst Was war denn ihr Job von Kiki nochmal? Kiki Wolfkill, du hast sie doch gestern auch gesehen. Die war Executive Producerin. Aber ich meine, die ist ja Producer ganz offensichtlich bei 343 und nicht bei Bungie. Deswegen kann die ja nicht von Anfang an dabei gewesen sein. Aber sie könnte doch bei Bungie gewesen sein, das meine ich. Irgendwas anderes. Ich glaube, dann wäre man irgendwie echt im Vorfeld schon auf die aufmerksam geworden. Also vielleicht ist sie schon länger quasi so bei Bungie oder bei 343, aber dann noch nicht als Producerin. Also sie hat gearbeitet für Mass Effect, sie hat gearbeitet für Viva Pinata, Party Animals, davor Zoo Tycoon, Gotham Racing 4, Shadowrun, Crackdown. Müssen vielleicht noch mal gucken. Gears of War. Ob die nicht nur Community Managerin oder sowas vorher dort gewesen ist und dann promoted wurde irgendwann oder mal. Hat sie ein Fenster geputzt oder so. Sehe ich das? War das irgendwie abwertend gerade? War das gerade irgendwie. Es klang so. Nein, war vorher nur. Und dann hat sie sich hochgeschlafen. So, das war der Subtext. Das sollte doch nicht meine Intention sein, ja? Misogynie okay, aber heute nicht. Das ist der alte Jade Raymond-Hass. Was ist mit Jade Raymond eigentlich? Macht die noch... Ist eine Mutter geworden. Die hat doch geworfen, so. Alter. Du wolltest gerade und dann hat er es gesagt. Ja, also ich hab's gedacht, aber ich finde den Scherz zu abgeschmackt. Der ist einfach unter meinem Niveau. Wir brauchen eine Frauenquote für den Podcast, damit sowas nicht wieder vorkommt. Ja, leider will keine Frau hier teilnehmen und jetzt weiß ich auch warum. Also ich wollte nur darauf hinaus, dass die Executive Producerin von Halo 4 vielleicht dann eben wirklich sich erst hochgearbeitet hat in diese Position und vorher bei den ganzen anderen Franchises von wegen Viva Pinata und Mass Effect jetzt nicht maßgeblich an der Entwicklung dieser Spiele beteiligt war. Du kannst nicht dann vielleicht irgendeine Handschrift erkennen, die sich dann, ich sehe ganz viel von Viva Pinata in Halo 4, weil das ist ja klar. Ne? Wenn die Gegner zerplatzen, sehe ich da schon was. Es gibt ja auch diesen Konfetti-Modus. Stimmt, der Konfetti-Modus, ja. Der sieht wirklich ein bisschen aus. Achso, statt Health-Packs kommen Bonbons aus den Gegnern, wenn man die jetzt erschießt. Und wenn du diesen geilen Alien-Sniper-Ding rumschießt, dann lösen sich da auch immer so cool auf. Ja, es hat generell neue Effekte, die so auch in dem Universum einfach neu sind, was an den Waffen liegt, die ja auch neu sind. Also diese Blutsväter-Technologie, die sich ja auch ganz anders aufbaut. Dürfen wir schon über die Waffen reden oder sind wir noch woanders? Wir waren eigentlich hier bei seinem Standpunkt, warum er es nicht so gut findet. Ach so, wir sind ja beim Fazit, habe ich schon vergessen. Ich bin bei der Meinung. Wie ist deine Meinung, Simon? Du hast natürlich auch von vorne bis hin die Halo-Serie begleitet und hast dich auch dementsprechend schon drauf gefreut. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Das Wichtigste finde ich, und das habe ich tatsächlich bekommen, ist, dass die Waffen, und deswegen, ich war auch gerade ja bei den Waffen, dass die sich irgendwie besser ballern. Also ich habe eher das Gefühl, man trifft eher. Es ist ja auch so ein bisschen... Die haben das Auto-Aiming halt anders, softer eingestellt als vorher, als früher. Ja, es gab schon immer bei Halo Auto-Aiming, ja, klar, aber der Grad mehr? Des Auto-Aimings bestimmt ja, wie gut du dich dabei fühlst oder ob du dir das Gefühl hast, dir nimmt jemand wirklich ab. Und in dem Fall haben sie das zurückgedreht und haben die Waffen aber stärker gemacht und dadurch führt es sich so an, dass du mit weniger Schüssen mehr erreichst, wenn du einigermaßen gut zielst. Und das, finde ich, ist eine Art von Erfolgserlebnis, die mir mehr Spaß macht als dieses... Für mich manchmal fast nur dieses Rumgerotze und noch ein Magazin, bis endlich mit dem normalen Assault Rifle, dem MG oder wie das heißt, einfach bis der Schild unten ist und dann kann man ihn erledigen. Das hat mir teilweise zu lange gedauert. Jetzt habe ich ein befriedigenderes Gefühl beim Schießen tatsächlich und auch wegen den neuen Waffen, weil die halt auch irgendwie mehr knallen. Das ist mein wichtigstes Fazit, weil Cutscenes und der ganze Kram, das kommt alles mittendrin, ab und zu mal, am Anfang und am Ende, aber das ständige, sich wiederholende Ballern, das muss mir richtig Spaß machen. Und das, finde ich, macht mir mehr Spaß als vorher. Was mir weniger Spaß macht, ist das Schlagen, aber da kann man dann irgendwie später mal zu kommen, weil es gibt weniger Möglichkeiten wahrscheinlich, weil man die Gegner eher erledigt, richtig mal zuzuschlagen, was ich so gerne gemacht habe. Für mich war das immer der Finisher, weil die genau auch ein bisschen, die Gegner haben halt mehr Energie auch gesaugt. Ja, das heißt, du hast geballert, dann war das Magazin irgendwann leer und sein Schild gerade auch und dann bist du noch angelaufen die letzten Meter und hast ihm eine mitgegeben. Und das gibt es jetzt irgendwie nicht mehr so, weil die Waffen so zwirbeln, dass du halt auf dem Weg, den du für den Schlag laufen müsstest, schießt du noch zweimal und dann ist er weg. Das finde ich ein bisschen schade, weil das für mich mit den Granaten auch ein Halo-Gefühl ist, was ich jetzt misse. Aber dafür ist dieses Schießen halt so geil. So. Wir können gerne auch über anderen Kram reden, den ich gut fand, aber das hat mir am meisten... Das ist Schießen! Nein, so dumm wie es klingt, aber das ist hängen geblieben all dem Kram. Nee, du sprichst auch gerade an, dass es, glaube ich, mit dem ersten Halo dann so als Begriff damals in der Gaming-Entwicklerbranche eingeführt worden, die Combat Loop, die 30 Seconds of Fun, die 30 Sekunden sozusagen, wie sich so ein Spiel dann im Endeffekt, ob es Shooter, ob was auch immer es für ein Genre ist, sich innerhalb von diesen 30 Sekunden spielt und man müsste als Spieler irgendwie dann immer wieder diese 30 Sekunden so durchleben können, was sich du schießt, gehst in Deckung, läufst hin, haust ihm in die Fresse und wie sich das wiederholt, wie das Gefühl so zusammengereiht zu einem Spiel sich ergibt, das war in Halo immer relativ ähnlich natürlich durch Bungie, ja. Das ist jetzt angepasst worden und zu deiner Befriedigung. Ja, es ist ja, wenn genau dieser Combat Loop, den du gerade erwähnt hast, wenn der kombiniert wird noch mit Möglichkeiten, dass ich ein freies Feld habe und habe einen Panzer oder einen Bungee und kann aber auch zu Fuß gehen und habe drei Ziele, wenn das so kombiniert wird mit den Möglichkeiten, die ich habe und der Panzer genauso viel Spaß macht wie die 30 Sekunden immer wieder in dem Bungee, obwohl ich da immer abgeschossen werde innerhalb von 30 Sekunden, also da habe ich auch, oh Gott, haben wir für Rocket Beans habe ich gegen den dritten Schwierigkeitsgrad Heroic habe ich gegen den gekämpft und da gab es eine Mission, wo man auch Banshee fliegen muss und so, das ist absolut fürchterlich, ich muss euch das irgendwann mal zeigen, ich habe so geflucht, es ist teilweise so schwer, wenn du dich in der Ecke schießt und da respawnst nach dem Tod und um dich herum nur Feinde sind und egal wohin du läufst, du hast gerade keine Waffe. So an den Geschützen? Nee, also ich kann es gar nicht beschreiben, es war quasi... Weil das war eine Mission, das hat mich auch sehr genervt. Es ist in der Höhle, glaube ich, und es ist eine Installation mit drei Kugeln, die man erschießen muss. Kennt ihr, und da gibt es einen Banshee und einen Ghost. Ja, und egal, was ich gemacht habe, in den Ghost, bam, explodiert, im Banshee explodiert, nur gelaufen, explodiert. Ich habe so geflucht, aber ich bin halt auch echt schlecht, merke ich, weil ich die Geduld dann verliere und dann einfach denke, okay, jetzt noch einmal geradeaus, einfach nur durchlaufen, klappt nicht. Okay, dann versuche ich es noch fünfmal und ich wechsle die Taktik dann erst spät, deswegen bin ich so schlecht. So, kann es überhaupt sein, dass das Fluggefühl der Banshees, dass sich das irgendwie verändert hat? Also ich bin eigentlich immer relativ gut in so einer Banshee zurechtgekommen und diesmal, ich weiß, ich habe es irgendwie nicht mehr richtig hingekriegt. Ich muss auch sagen, ich bin geflogen wie ein Behinderter, es war wirklich... Ich glaube, die haben einfach schon ein bisschen was verändert, aber ich könnte den Finger nicht drauflegen. Ich habe das Gefühl, dass die Banshee jetzt mit weitaus mehr Zug die ganze Zeit nach vorne fliegt, weißt du? Also mit der kannst du also nicht... Also mehr kannst generell, du nicht, mehr Grundstoff meinst du? Das ja, ist genau. Und das war mir manchmal ein bisschen zu schnell. Also die hat sich zu schnell die ganze Zeit nach vorne bewegt, sodass ich wollte vielleicht so ein bisschen langsamer fliegen irgendwie und mehr so meine Flugbahn mir erst suchen und die zog dann wie immer schon ab und ich habe versucht, das halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Also ich weiß, jetzt werden auch wieder alle sagen, ja, du bist halt einfach zu doof, Wolf, du kannst es nicht. Mag sein, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Fluggefühl, es hat mir bei der Banshee in den Teilen davon irgendwie besser gefallen. Deswegen war ich diesmal kein Fan der Banshee, nee. Ich auch nicht. Ich habe das Ding vielleicht zweimal irgendwie gesteuert, dann habe ich mal versucht, diese Dinger da alle abzuknallen, die da am Mittag noch in dieser Höhle rumfliegen. Und ich glaube, die Stelle, die halt, wo ich auch wirklich lang gehangen habe, da musstest du eigentlich nur durch so ein Portal gehen, beziehungsweise durch so eine Tür kommen. Und ich bin im Endeffekt, bin ich in das Ding eingestiegen und bin einfach voll Stoff über die ganze Map geflogen und dann... Das habe ich auch gemacht, aber die Brücke, das war nicht, ja. Das war was anderes, das war im letzten Drittel, kann das sein? Ja, da weiß ich, was du meinst. Da waren überall, da saßen Grunts an diesen Flaggeschützen. Und jeder Spaß, du fliegst und du versuchst im Fliegen zu feuern und du siehst genau, wie die Schüsse alle vorbeigehen. Sie gehen alle vorbei, weil sie alle so eine Kurve beschreiben. Aber nein, die Geschütze treffen alles. Die ganze Bewegung, die du machst, komplett einmal eine Breitseite lang so, ja. Ja, was? Ja. Da war's mal. Naja, hochentwickelte Technik, glaubst du, die haben nicht diesen kleinen Kreis, der zeigt, da ist er gleich und schießt dahin nicht. Die Frage ist doch, wenn ich in Vorhalte gehe, um irgendwie. Vorhalte, ja, genau. Vorhalte. Ja. Du weißt, was es ist. Ja, wenn man Geld kriegt von der Bank und. Nein. Oder das, was die Freundin macht, wenn man wieder rausgesoffen nach Hause kommt. Schatz, gehst du wieder in Vorhalte? Wir haben drüber gesprochen, das möchte ich nicht. Nein, das nehme ich. Meins ist doof, ich nehme deins. Und du triffst nicht. Und die treffen trotzdem alles. Finde ich das ein bisschen scheiße. Und wie gesagt, da an der Stelle bin ich halt einfach nur bis zu diesem Ende irgendwie durchgepaced, hab so ein Geschütz mit dem Banshee umgeholzt und bin dann in immer reingeflogen am Ende, wenn gar nichts mehr geht. Also ich bin lustig, ich weiß jetzt genau, welche Stelle du meinst, die fand ich mich auch ätzend und ich habe das so gemacht, ich bin in eine Banshee gestiegen. Und dann, das meine ich, dann bin ich quasi automatisch losgeflogen. Also ich wusste gar nicht, wohin genau. Ich bin losgeflogen und da rechts vor mir saß schon so ein Penner in so einem Flakgeschütz. Hab mich sofort abgeballert. Und der Safe-Punkt war direkt dieser Moment des Einsteigens. Das heißt, ich bin gestorben und ich kam wieder und bin irgendwie nochmal 3 Tode gestorben, bis ich dann beim 4. Mal sofort ganz scharf nach links gerissen habe, um irgendwie diesen Schüssen auszuweichen. Und was ich dann gemacht habe, ich bin quasi von einer Plattform zur anderen geflogen, habe da panisch versucht, ein paar Leute umzunieten, bin dann in die nächste Banshee gesprungen und bin dann quasi einfach mal weitergeflogen und habe gehofft, dass ich derweil wenigstens so die Hälfte der Gegner so erledige, bis ich dann am Ende relativ unbehelligt durch diese Tür spazieren kann. Aber es war ätzend. Ich dachte, ich müsste sie alle erledigen, aber das war mir dann irgendwann so blöd, weil vor allem kommt dann ja auch gleich noch ein Benji angeflogen. Egal, also ich weiß noch, ja. Du kamst durch so einen Gang durch und dann geht eine Tür auf und dann bist du in dieser riesen Höhle und dann kommt gleich so ein Benji schon auf dich draufgestürzt irgendwie. Und ich bin zigmal durch die Tür. Da steht dann irgendwie ein Elite, den habe ich mit dem Ghost noch fertig gemacht, aber sofort kommt das Ding von oben an. Dann steigst du in den Benji, versuchst wegzufliegen und direkt hast du 2 am Arsch kleben so, ja. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, versuch durchzukommen. Die und sind aber im Multiplayer-Modus, machen die echt Spaß. Also ich finde, ja, man kann schon mit denen eine Menge Spaß haben, da, wenn man sich bewegen kann. Aber in den Missionen war es teilweise Quatsch. Auch nicht so wirklich beherrschen, weißt du? Also du hast die Chance, dass es Leute da sind, die auch nicht so wirklich gerade damit zurechtkommen. Das Problem ist, dass immer einer ist, der einen Raketenwerfer hat. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Du kannst einmal über die Map fliegen und einfach mal gucken, was passiert ist. Mindestens eine kommt immer. Aber bei den Dingen, muss ich auch sagen, bin ich nicht gern geflogen. Da bin ich eher noch in diesen Panzer gestiegen oder sonst irgendwas. Ich fand die gut. Auch wenn ich sie nicht beherrsche, ich finde die geil. Ich fliege gerne in Shootern. Ich mag das, wenn man sich so ab so die Freiheit hat, ja. Ich meine, man hat es auch immer in den im Solo-Modus gemerkt, dass die auch den sehr nur an bestimmten Stellen überhaupt platzieren, weil sie wissen, sonst steigt da einer ein, fliegt an die Grenzen des Levels und es sind immer so abgeschlossene Ecken, in denen man die wirklich nur benutzen kann, die kannst du nie in die nächste Ebene mit rübernehmen, das war schon immer so und man freut sich richtig, wenn man einen sieht, weil man weiß, okay, der Level ist groß, ich kann einfach ans Ende fliegen und zur Not einfach skippen den ganzen Kram, fand ich immer schön, die Möglichkeit zu haben. Ich hatte was drüber gehört, dass Halo 4 soll jetzt ein bisschen mehr in diese leicht open-worldigere Levelgestaltung wie das erste Halo hingehen, also zumindest das erste Halo habe ich ja noch gespielt und da hast du ja tatsächlich so, das hat sich ein bisschen mehr wie so ein Ego-Shooter so um die Jahrtausendwende da noch angefühlt, eben nicht dem klassischen Call of Duty 4 Format, was du mittlerweile hast mit dem Action-Schlauch. Ne? Ja, es war einfach ein breiterer Schlauch und teilweise sogar mit so Verästelungen. Also für damalige Verhältnisse war das ziemlich cool. Also aber auch nicht überall, es war auch nicht auf jeder Map oder so, also war wirklich... Fandst du das 4er jetzt schlauchig? Also sehr schlauchig? Nein, das nicht, aber es war... Also wenn du jetzt sagst, es war nicht Open World, also unter Open World verstehe ich also schon deshalb, was anderes. Deshalb meinte ich auch Open World, egal, gefühlt eben, dass du eben nicht deinen vorgefertigten Weg nur abläufst und dann kurz mal automatisch den Kopf irgendwo hebst, weil hinten ein großes Schiff explodiert gerade und dann das weiterläuft, wie du es eben vom modernen Shooter kennst. Es ist wie immer, es sind halt große Arenen. Also aber das hat ja Halo schon immer gehabt und das hat sich aber jetzt auch weiter gehalten in die Richtung. Also es gab eine Aussage von den Entwicklern, dass es eben mehr an Halo 1 von der Levelgestaltung erinnern soll, mit diesen freieren Arealen und nicht, dass du eben immer konkret mit der Karotte dann durch den Level geführt wirst, wie du es sonst normalerweise also kennst. Ich muss aber sagen, ich fand es durchaus schlauchig, also schlauchig im Vergleich zu anderen Halo-Welten, also jetzt nicht im Vergleich zu Call of Duty oder so, wo du wirklich von vorn nach hinten einfach durchgeführt wirst, also dagegen ist Halo 4 unfassbar frei. Ja gut, aber ODST ist natürlich dann ein extrem anderes Beispiel. Ja, okay, aber das würde ich auch so ein bisschen ausklammern, weil es ja irgendwie so ein Spin-off ist und also von der Grundmechanik auch jetzt nicht unbedingt so den normalen Halo-Teilen entspricht, aber wenn ich mal so im Geiste mal durchgehe, wie so große Schlachten aussahen bei, vor allem bei 3 und auch bei Reach, da hatte ich das Gefühl, da waren die Areale wirklich so groß, dass du so eine Schlacht oder verschiedene Punkte auf so einem Schlachtfeld wirklich von 100 verschiedenen Seiten angehen konntest. Du konntest wirklich sehr, sehr viel experimentieren und viel Quatsch machen. Und ich hatte das Gefühl, dass du bei Halo 4 jetzt ein bisschen fokussierter schon relativ klar gelenkt wirst vom Spiel. Also das ist leider auch ein Kritikpunkt, den ich habe so im Nachhinein. Diese Freiheit, ich habe die echt in der Tat vermisst. Also ich habe diese Momente vermisst, wo du irgendwie auf so eine Hügelkuppe kommst und du guckst runter und du siehst in dem Tal. All das hier ist mir. Genau, es ist A, mir, wenn ich diese Massenschlacht überlebt habe, die da gerade tobt und du überlegst ja schon, okay, Alter, wie komme ich da ran? Pass auf, da rechts sehe ich 2 Banshees, da links sehe ich aber 4 Ghosts. Dann habe ich hier noch einen Panzer oder ich probiere es zu Fuß. Oder, also weißt du, du hast dir sofort irgendwie 1000 Sachen überlegt, was du machen konntest. Und bei Halo 4 gab es für mich jetzt irgendwie nie so die große Auswahl an Sachen, die du machen konntest oder vielleicht sogar musstest. Das hast du ja ein bisschen, finde ich, in den Spartan Ops. So ein bisschen das Gefühl, dieses... Ja, das kann, wie gesagt, das habe ich noch nicht gespielt. Ich freue mich auch drauf. Das wird es mein sind halt so Settings, du wirst halt klar in sowas geworfen, du kannst dann links, rechts und musst aber beide am Ende erledigen. So, aber es sind halt schon auch große so drei Reale. Terminals irgendwie kaputt machen und dann, je nachdem, wo du halt irgendwie abgeknallt wurdest oder wo du halt wieder spawnst, stehen dann auch mal zwei Banshees rum, dann steht da irgendwie, wie heißt der große Kampfpanzer von den Aliens, von den Allies? Wraith. Mhm. Diese Lilan. Ja, genau. Arschlöcher. Ja. Mit dem fetten Plasmaschuss, ey. Ja. Der immer schneller ist, als man denkt. Ja, wirklich, ne? Alter. Bam, weg. Ich steige in so einen Kackpanzer bei Spartan Ops, ja? Und fahr los und denk mir, geil, weil ich hab das mal versucht, alleine zu spielen. Das ist verdammt scheiß schwer, ja? Und frag mich halt, wie schafft es dieser Panzer, mich zu treffen mit seinem Plasmaschuss? Wohin zielt der? Weil egal, wo ich ihn gezielt habe, ich bin immer vor ihm gelandet. Also mit meinem Schuss, ja? Also ich hab wirklich... keine Ahnung, fast schon schräg in die Luft geballert, ja, damit weil ich gedacht habe, okay, die Flugkurve ist dementsprechend groß. Nein, war sie nicht. Die Dinger kamen immer wieder vor ihm auf. Aber wenn er geschossen hat, hat er wirklich immer bumm, direkt so bei mir irgendwie einen Einschlag gehabt. Sowas ist dann auf Legendary voll der Spaß. Wenn schon diese Schüsse so gezielt kommen und dich einfach komplett vaporisieren, du bist einfach danach weg. Ja, und du kommst nicht hin. Du siehst ihn, versuchst den Weg, die Distanz zu überbrücken und schaffst es einfach nicht. Es ist zum Kotzen. Also Legendary werde ich nie wieder spielen, Halo. Also das hat mir... wann immer ich es gespielt habe, hat es mir einfach den Nerv geraucht. Also ich hab's Heroic, jetzt, ja, Legendary, never. Also generell finde ich, unter Heroic geht eh gar nichts. Das lasse ich maximal noch beim Halo-Anfänger durchgehen, der noch nie einen Halo-Teil gespielt hat. Man muss irgendwie das Gefühl, an die Geschwindigkeit muss man sich erst gewöhnen. Aber wenn man so ein bisschen Halo-Erfahrung hat, dann also Heroic, das muss einfach sein. Und Legendary, also ich habe es jetzt, weil ich es wirklich zum Wochenende durchspielen wollte, weil ich wusste, wir machen Podcast drüber und generell, ich wollte irgendwie auch mitreden, habe ich es jetzt auch nur auf Heroic und nicht Legendary durchgespielt, weil mir Legendary mittlerweile auch, also kann man machen, wenn man es geschafft hat, fühlt man sich auch sehr geil, aber es frisst dann doch einfach immer noch zu viel Zeit. Also wenn ich weiß ganz genau, ich muss eine Mission, ich sitze da jetzt mindestens 2 Stunden dran, bis ich da durchkomme, weil ich immer und immer und immer und immer wieder sterbe. Also ich weiß nicht, ich hab vor kurzem erst Dark Souls durchgespielt und jetzt gerade habe ich keine Lust mehr, durch Fehler zu lernen, weißt du? Wobei du deinen Frustrationsmuskel da doch schon ziemlich aufgebaut hast wahrscheinlich bei Dark Souls. Ja, aber mir ist jetzt gerade so ein bisschen bisschen weniger Anstrengung und deswegen habe ich Legendary noch nicht angepackt. Also ich glaube, ich werde es vermutlich wie fast jeden Teil mit meinem Bruder dann online mal auf Legendär durchspielen, aber alleine wäre es mir auch zu stressig. Also da habe ich irgendwie auch noch 1000 andere Spiele, die dann genauso viel Zeit erfordern, das spiele ich die lieber. Finde ich auch. Also ich muss sagen, die Balance hat sich ganz gut gehalten zwischen den Frustmomenten und den Erfolgsmomenten oder beziehungsweise wo du gedacht hast, okay, jetzt habe ich die Taktik gerafft und jetzt gehe ich mal den und den Weg. Ich kann leider nicht so ganz nachvollziehen, was du gesagt hast mit dem, ich habe die Freiheit irgendwie so Sachen zu tun, weil ich fand, da waren schon immer wieder Stellen, an denen konntest du wirklich entscheiden, gehst du nach links, gehst du nach rechts, versuchst es direkt auf die drauf oder sonst irgendwie. Also ich fand jetzt nicht, ich kann verstehen, ich kenne die anderen Teile nicht, beziehungsweise ich habe die anderen Teile nicht so gespielt wie ihr. Wenn ihr sagt, okay, das ist nicht so, fühlt sich nicht so an wie da an den Spielen, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich fand trotzdem, dass da Situationen waren, wo ich halt mehr, sag ich mal, Lösungsmöglichkeiten hatte, um irgendwie alle Feinde in dem Sektor jetzt irgendwie fertig zu machen oder sonst irgendwie. Also ich fand, das war jetzt nicht irgendwie Mangelware oder so. Nee, klar, hat man ja auch. Also es ist natürlich nicht so, dass man bei Halo 4 wirklich ein Schlauchgebilde hat, wo man durchgeführt wird und man muss quasi Gegner irgendwie immer frontal angreifen und kann nicht nach links und rechts. Das kann man auch bei Halo 4. Aber mir kam es zumindest so vor, als wäre gerade bei Halo 3, als wäre das noch weitaus größer und offener gewesen. Es lag vielleicht irgendwie auch ein bisschen daran, das ist irgendwie zweiter Punkt, dass ich das Gefühl hatte, dass in den Halo-Teilen davor, dass auch mehr passierte gleichzeitig in so einer Schlacht. Also ich weiß nicht, man müsste jetzt vielleicht mal irgendwie so die Anzahl der Gegner vergleichen, aber ich kann mich bei Halo 3 an Stellen erinnern, ich glaube New Mombasa, wo du über diese zerstörte Autobahn fährst und so, und dann bist du auch in so einem Tal und es kommen irgendwie mehrere Broods in diesen komischen Prowlern auf dich zu. Und gleichzeitig siehst du, dass 2, 3 von diesen Schwebeplattformen um dich rum sind. Du wirst aus allen Seiten beballert. Und außerdem, Wrath ist, glaube ich, auch noch da. Genau, Wrath fährt. Außerdem bringt dir noch jemand Warthog vorbei, weißt du? Und bevor du überhaupt checkst, was hier Phase ist, musst du dich aber schon für irgendwas entschieden haben. Also irgendwas passiert auf jeden Fall. Und bei Halo 4 hatte ich das Gefühl, auch bei großen Schlachten waren es immer noch relativ kleine Schlachten. Also die Gegner, ich weiß nicht, ob die Gegner weniger waren oder ob sie sich alle mehr zurückgenommen haben oder ob du einfach nicht mehr Angebote hast. Aber ich habe so ein bisschen dieses wundervoll chaotische Gefühl von so einem Halo vermisst. Also gerade in höheren Schwierigkeitsgraden, wenn um dich rum so völliges Chaos ausbricht. Und du könntest dich genauso gut, das habe ich wahnsinnig gern gemacht bei Halo, mich einfach mal 10 Minuten zurückziehen und einfach nur mal zugucken, weil ich weiß, da tobt gerade mega Krieg, auch ohne mich. Und das habe ich total bei Halo 4 vermisst, dieses Gefühl, du bist auch nur ein kleines Rädchen in so einem riesigen Krieg. Und bei Halo 4 warst du, also ohne dich ist ja quasi nichts passiert. Sobald du irgendwo in ein Areal gegangen bist, haben die Gegner auf dich reagiert. Und das fand ich mir zu spielerzentrisch. Aber glaubst du nicht, dass das auch die Folge, sag ich mal, der ganzen Story ist, die sie jetzt nun in Halo 4 aufgezogen haben? Weil dieses Spiel zentriert sich ja nur... Aber du hast auf der Infinity 17.000 Mann oder wie viel? Also da kannst du ordentliche Kriege eigentlich mit anzetteln. Ja, aber du musst dich ja retten. Also ich meine, beziehungsweise die Aufgabe ist ja gewesen, dass er versucht, dieses Schiff da von dem Planeten wegzuholen. Also dementsprechend... Er hat ja Verbündete. Es finden ja Verbündete statt in diesem Spiel, nur sind die halt... Bevor wir über Story-Details oder sowas sprechen, das ist ja immer zusammenfassend, glaube ich, wenn wir mittendrin anfangen, kann man dem tatsächlich nicht wirklich direkt folgen. Ich habe auch gerade tatsächlich gedacht, das, was ich von Halo 4 eben gesehen habe, hat jetzt mich nicht an das Material von Halo 3 erinnert, dementsprechend, wo eben weniger abgegangen ist, sondern mehr diese personalisierten Sachen. Aber dass da jetzt diese ganzen anderen Spartans dazukommen, am Anfang ist ja der Master Chief noch alleine, oder? Du meinst jetzt Halo 4, indirekt in Halo 4. Ja, er ist alleine, klar, oder? Er wird ja mit reingesaugt. Er ist ja der letzte Spartan. Also genau, er ist ja eigentlich nicht der letzte, habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ja, ich meine, ja. Nie im Leben ist er der letzte. Genau wie bei Star Wars. Immer heißt es hier, Obi-Wan Kenobi ist der letzte lebende Jedi. Und auf einmal gibt es 8 Zilliarden neue Jedi. Wir kommen denen alle. Was haben die denn gemacht die ganze Zeit? Haben irgendwo Urlaub gemacht, aber war denen egal. Rebellen werden alle abgemetzelt, scheißegal. Und auf einmal gibt es 5000 neue Jedi in der Galaxis. Wo kommen die denn alle her? Ich spoil das egal. Schon mal für alle, dann Halo 6. Es gibt tatsächlich dann irgendwo so ein Archiv von Master Chiefs und das ist nur einer der Master Chief-Klone, der hier dann herumläuft. Und dann pass auf, es wird irgendwann auch so einen abtrünnigen Spartan geben. Oh, ja, das ist so sicher wie Samen der Kirche, ja. Aber das ist eine geile Idee. Was heißt eine geile Idee? Will ich trotzdem es sehen. Es wird so ein hochgezüchteten Spartan geben, der entweder, weil er durchgedreht ist oder weil ihn irgendjemand unter seine Fittich genommen hat oder so, der hat sich jetzt quasi gegen die UNSC gewandt, hat sich 10 Jahre im Exil aufgehalten und irgendwann kommt er, es wird so ein Darth Spartan. läuft mit Windows 800 Rallye-Streifen. Wäre auch nur logisch nach diesem, sag ich mal, ich meine auch Forward Unto Dawn, der Lesky ist ja äußerst kritisch gegenüber diesem ganzen System. Aber da geht es ja noch um das alte System, wo es gegen Menschen ging. Jetzt geht es ja gegen Aliens, da kann man sich ja uniten. Er ist ja am Ende, ist er ja ein großer Fan des Militärs. Aus der Webserie. Ja. Den Helden. Ja, er ist ja am Ende auch Commander. Er ist auf jeden Fall ein großer Fan des Militärs am Ende. Und vorher ist er skeptisch. Aber am Ende geht es ja um mehr als nur menschliche Streitereien, sondern geht es ja ums Überleben. Ja. Und das ist wieder was anderes. Das schweißt ja auch zusammen. Darum geht es ja auch. Du beziehst dich auf das, was in Halo 4 dann passiert, dass der Last Guy wird. Ja, auch schon vorher. Die Menschen haben ja vorher Stress gehabt untereinander, so wie wir jetzt. Und wenn jetzt die Aliens kommen würden, dann würden aber auch alle schön auf einer Seite stehen. Das kann ich dir aber garantieren. Auf der Seite der Aliens. Wenn die Aliens ja ein paar wahrscheinlich auf der Seite. Ich zum Beispiel wäre auf der Seite der Aliens. Verbrennt sie! Ja. Ich begrüße unsere. Wie kann ich euch helfen? Ich gehe direkt hin. Unsere neuen Ameisenherrscher begrüße ich. Ja, genau. In ihren unterirdischen Zuckerfabriken. Du warst gerade am Einführen, gell? Okay, nee, dann mach weiter. Du wolltest gerade die Story einführen. Das, was ich dann eben davon mitbekommen habe, ist eben, dass, wie es am Anfang mit Halo 3 ausgeführt hat, der Master Chief selbst ist dann für knapp 4 Jahre, glaube ich, dann durch den Raum, dann mit im halben Raumschiff dort herumgeflogen. Cortana währenddessen, die mit ihm auf dem, also seine KI, die mit ihm dort auf dem Schiff gewesen ist, ist währenddessen noch aktiv gewesen und hat, was weiß ich, die Sauberdruiden, Sauberkeitsdruiden losgeschickt, keine Ahnung, hat nicht allzu viel zu tun gehabt. Sauberkeitsdruiden. Ja, wie willst du die sonst nennen? Ich verstehe, sie hat geputzt. Ja. Ist ja auch eine weibliche KI. Sie hat das Innenleben der Elektronik geputzt, so quasi. Also ja, die genau. Daten hat sie Datenhäufchen unter den Teppich gekehrt. Ein bisschen defragmentiert den ganzen Tag lang. Ja, was macht die den ganzen Tag? Das ist ganz schön nervig. Hat sie doch gesagt, sie hat nur nachgedacht. Das sagt sie am Anfang. Sie hat nur 4 Jahre nachgedacht. Ja, genau, aber das, wenn sie, da sind wir jetzt schon bei dem wichtigen Knotenpunkt eigentlich von Halo 4, dass nämlich Cortana stirbt, weil KIs nur 7 Jahre ungefähr werden. Oder sie ist am Sterben, meinst du? Sie ist am Sterben, weil sich diese KIs irgendwann zerdenken. Also so erklärt sie das. Was? Warum lachst du? Am Sterben, ja. Sie ist am Sterben dran. Ja, auch da was am Sterben dran. Sie ist im Zustand des Versterbens dann. Also, ja, und so nicht, wird nicht besser. Ja, also sie stirbt. Sie ist am Zustand des Versterbens. Sie vegetationiert. Eigentlich... Ja, okay. Was denn? Was? Gibst du schon vorher auf? Nein, es geht nicht um die Grammatik, aber sie ist ja halt überfällig. Ja, aber was will sie auch machen? Sie hängt ja 4 Jahre auf dem Schiff rum. Aber glaubst du, in der Zeit hatte die nicht einmal die Möglichkeit, zu irgendwelchen anderen KIs oder irgendjemanden Kontakt aufzunehmen? Wie jetzt? Ja, was, wie soll das denn laufen? Das ist doch, Wie stellst du dir das denn vor? Ja, die ist eine künstliche Intelligenz, die wird schon irgendeine Power haben, außerdem hat sie menschliche Gene drin. Ja, sie ist ja nur in diesem Restschiff, was ja wahrscheinlich keinerlei wichtige Systeme hat, außer eben diese... Den Kloschlaf. Ja, so ist es halt. Ich hab's nicht gebaut, also mich brauchst du da nicht provozierend angucken. Also für offiziell solche im Halo-Universum, die KIs sollen dann 7 Jahre halten. Die halten halt nicht ewig, auch immer, es wird nicht erklärt. Cortana mit den 4 Jahren Wartezeit ist sie jetzt mittlerweile bei 8 angekommen. Das heißt also, die ist dann ein bisschen instabiler, ein bisschen fraulicher. Genau, sie ist hochgradig irrational, immer wieder aggressiv. Man versteht nicht, was jetzt gerade wieder das Problem ist und man will eigentlich nur, dass sie ruhig ist und man in seinem Tagweg weitergehen kann. Also eine sehr realistische Frauenfigur. Und Stimmungsschwankungen. Ja. Ja, ey, ich weiß, da sind wir jetzt auch schon wieder beim Punkt Story. Das ist ja irgendwie der große Story-Aufhänger und also ich weiß, dass du gesagt hast, als du es durchhattest, Simon, du hättest irgendwie fast geheult am Ende. Naja, fast geheult. Ich habe geheult. Wörtlich. Simon Kretschmar. Du musst dich doch dafür nicht schämen. Es war emotionaler als das Ende von Halo 3 für mich, zum Beispiel. Und dann kamst du zurück und da hattest du es auch vor mir durch und ich meinte so, ich bin gerade zur Hälfte durch. Und was hast du gesagt zum Ende, Schröckert? Ja, sagt er, ey, pass mal auf, es ist Finale, Alter, kommen noch so krasse Sachen und ey, so richtig geil. So, und weißt du, ich war gepumpt, so, ich war richtig geil, ich hatte voll Bock drauf. Aber da sind wir wieder beim Punkt Enttäuschung. Also ich fand das irgendwie lahm. Also ich weiß nicht, vielleicht wurde ich jetzt auch, ich habe vielleicht zu viel erwartet, dadurch, was ihr gesagt habt, was jetzt kein Vorwurf ist, sondern einfach es geht halt an so eine Dynamik, wenn man über sowas redet. Aber ich fand das irgendwie alles, ich fand das wenig überzeugend, muss ich sagen. Sowohl vom Design des finalen Kampfes her, das fand ich echt lahmarschig. Also meinst du mit finalen Kampf? Originell fand ich das. Meinst du mit, was meinst du jetzt, muss man genauer definieren, mit finalen Kampf? Weil den finalen Kampf in dem Sinne, dass es ein Endgegnerkampf ist, war es ja nicht. Also es gibt ja den, nicht in dem Sinne, dass du ihn quasi 10 Minuten lang beschießen musstest, bis er ehrlich zusammengesackt ist, aber also ich habe das schon als Endgegnerkampf verstanden. Der hat halt ein bisschen anders funktioniert mit anderen Mitteln. Du musstest irgendwie andere Mechaniken bedienen, aber im Prinzip war das ja schon der Kampf gegen den großen Endgegner des Spiels und den hast du dann irgendwie gewonnen und dann war es vorbei. Aber also ich war zum Beispiel das jetzt... Aber das ist schon das Finale, nicht der Level quasi davor oder so. Ich fand aber der Level davor... Weil den finde ich ja zum Beispiel, das gehört ja eigentlich mit zum Finale. Ja, aber den fand ich lahm. Der Catch, ich fand den ganzen Level dahin. Das Raumschiff, meinst du? Ja, fand ich bis zum Endkampf fand ich irgendwie lahm. Also da habe ich, ich habe irgendwie damit gerechnet, gehofft, erwartet, dass am Ende noch irgendeine Form von Twist kommt. Irgendeine Überraschung, irgendwas bricht durch die Decke und alle Karten werden neu gemischt und du denkst echt so, wow, Alter, was geht jetzt ab? Und also genau die Umgebung, durch die ich mich seit 30 Minuten gekämpft habe, war dann auch die, wo am Ende der große Fight stattfand. Und da gab es überhaupt keine Varianz mehr. Und das fand ich persönlich sehr enttäuschend. Also gerade am Ende, da habe ich wirklich mit so einem krassen Aha-Effekt gerechnet. Weißt du noch, am Ende von... Ja, von, aber ich meine, Cortana und so, das ist doch alles voll emotional und aber weißt du, was ich meine? Irgendwie, nur so erstmal aus Gameplay-Sicht, aus War What The Fuck-Sicht, am Ende von Halo 3, wo der eine Scarab da irgendwie durch das Tal schafft und auf einmal kracht von oben zwei darunter, weißt du? Das hat es noch nie bei Halo gegeben, Alter, du musst gegen zwei Scarabs gleichzeitig kämpfen, das ist totales Chaos. Ey, ich weiß noch, mir krachte der Mund runter, ich dachte, das gibt's doch nicht, Alter, Halo ist das Geilste auf der Welt, wenn ich die beide jetzt besiege, bin ich der absolute Kicker. Und so ein Moment, der hat mir total gefehlt und der kam irgendwie auch bis zum Schluss nicht und deswegen war ich dann so ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte irgendwie auch so eine neue, wie ich fand, auch ein bisschen zu sterile Umgebung, aber hätte ja irgendwie was hergegeben für so einen geilen Magic Moment. Mir fehlten einfach so ein bisschen die Magic Moments in dem Spiel. Und ich muss sagen, auch leider bei der Story um Cortana. Was vielleicht auch daran lag, das ist auch so ein Punkt, dass die deutsche Synchro, die man ja nicht abwählen kann, man muss es ja auf Deutsch spielen, Loka, das heißt ja nicht Synchro, das heißt Loka, die fand ich, also auch wenn die weitaus besser ist als die Anfangszeiten von Halo mit Halo 1 und so. Also als eigentlich auch vorher schon Halo 3 auch, es ist wirklich eine... Ja, auf jeden Fall. Für Halo-Verhältnisse die beste bisher. Aber gerade Cortana, ich habe wirklich, ich konnte es leider im Original ja logischerweise auch noch nicht spielen, aber ich habe jetzt oft gelesen in englischsprachigen Reviews, dass gerade die Sprecherin von Cortana, die Schauspielerin, wäre total super, die wird das unfassbar gut machen. Und da fand ich die Deutsche, fand ich absolut durchschnittlich leider. Also da hat mir sehr viel Emotionen gefehlt, was sie hätte übertragen sollen. Also manche, du hast einfach gemerkt, wie so oft es ist. Entschuldigung. Es gibt eine Runde Bier. Wer sein Handy nicht ausschaltet im Podcast, muss eine Runde Bier spendieren. Geh, ruf nicht an. Das ist die Halo-Polizei, die will mich gleich verhaften. Ich habe dich gerade angerufen, Simon, um zu sehen, ob dein Handy aus ist. Okay, Entschuldigung. Ja, guter Test. Tut mir sehr leid, tut mir leid. So, der Podcast aus. Nicht, das war nicht gut durchdacht. Ja, und auch, deswegen muss ich sagen, fand ich auch diese Sache mit Cortana so als Story. Aufhänger fand ich es ziemlich cool. Also die Idee, dass deine KI, mit der du seit Jahren unterwegs bist, dass die quasi nur 7 Jahre hält und dann unweigerlich zerstört wird auf die eine oder andere Form, das fand ich eine coole Idee, weil ich mir, also wenn ich mir vorstelle, der Master Chief hat Cortana nicht mehr und damit der Spieler auch nicht, das ist erstmal schon ein sehr neues Gefühl. Ja, also, und es wird ja später auch, als Cortana im Spiel einem wirklich nicht mehr helfen kann, weil sie anfängt, wirklich langsam einfach die Kontrolle zu verlieren. Da merkt man auch mal, wie abhängig man immer in den ganzen Missionen von ihr gewesen ist, weil sie immer, ob subtil oder mit Icons, Head-Up-Display-Kram, einem gesagt hat, wo man noch lang muss und so. Und ich fand das einen geilen Moment zu merken, dass man sich total abhängig gemacht hat von ihr all die Zeit. Also allein dieses, man weiß zumindest immer, worum es geht, weil sie irgendwie einem gesagt hat, also man hat halt eine Unterhaltung mit ihr geführt zum Thema, was jetzt geht. Und als sie dann am Ende, ihr könnt mir folgen, oder? Weil ihr guckt so ein bisschen. Sie driftet ja ab und man hat plötzlich diesen Moment, wo man von ihr keine Infos mehr bekommt. Oder zumindest die Infos alle für den Arsch sind so. Und das fand ich einen coolen Moment, weil der mir so als gezeigt hat, wie sehr ich mich mittlerweile als Master Chief und als Spieler dran gewöhnt habe, dass da jemand ist. Und die beiden gehören ja nun mal auch de facto zusammen, die sind ja im Grunde eine Person, wenn du es so nimmst. Der Master Chief, der eigentlich keine emotionale Seite hat, dessen Helmgeschichte verhindert, dass man eine Bindung aufbauen kann. Und all diese Sachen übernimmt Cortana so für den Spieler auch, aber auch für dieses Konstrukt, ne, Master Chief KI. Und ich finde das, ich meine, die müssen sich beide damit auseinandersetzen, dass einer von ihnen stirbt. Und das ist krass, weil bisher war es immer der Master Chief, der ist einfach, weil für den es zum Arbeitsalltag gehört, dass er wahrscheinlich nicht überleben wird. Es sei denn, er ist sehr, sehr krass. Und Cortana hängt ja immer mit ihm so mit drin. Aber dass der eine den anderen mehr so, weißt du, alleine lässt, das ist natürlich eher unwahrscheinlich. Dass Cortana schon alleine war, sollte eigentlich nicht vorkommen. Aber dass der Master Chief auch alleine ist ohne KI, sollte eigentlich auch nicht vorkommen. Könnt ihr mir folgen? Ja. Ich fand das toll. Ich finde, diese Beziehung wird gefestigt und erweitert. Mir fehlen andere Sachen. Ich finde, es gibt Plotlöcher oder Sachen, wo man sich sehr informieren muss in anderen Spielen, dass man rafft, was aber da abgeht. Hast du Moment. Nicht das Gefühl, das ist das Problem, was ich habe, dass Entschuldigung, mit Halo, der Edo, ja, was los? Nein, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Edo ruft an. Nee. Ja, was kann er schon Wichtiges wollen? Ja, stimmt. Zu Halo 4 wird er nichts beitragen können. Ich mach's jetzt aus. Ja, mach's aus. Ja, ich muss Mein Problem war, dass für mich es so vorkam, als würden die Macher in Halo 4 retroaktiv versuchen, Cortana zum menschlicheren und dir emotional näheren Charakter zu machen, als sie in Wirklichkeit eigentlich war. Ja, fand ich schon. Weil, also, wenn jetzt mal. Wie gesagt, ich spreche jetzt hier nur für mich irgendwie. Wenn alle anderen sehen, ich sag's nur nochmal, so wie ich es empfunden habe. Aber im Nachhinein, ich fände echt schwer, Cortana als Menschen zu charakterisieren, ohne ihre Rolle als Charakteristikum zu nehmen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich an Cortana denke, denke ich erstmal an eine blaue Frau. Okay, so sieht sie aus. Dann denke ich daran, was sie ist, eine KI. Dann denke ich daran, wie du gesagt hast, der Spieler ist abhängig. Das sind alles Punkte, die sie als Bezugspunkt für den Spieler definieren, aber das gibt dir noch keinen wirklichen Charakter. Und im Nachhinein, also jetzt bei Halo 4, wird auf einmal relativ explizit gesagt, dass irgendwie, ja, scheinbar sie da schon so ein bisschen in Master Chief verliebt ist und sie hat irgendwie Tränen in den Augen und das soll ja auf mich spiegeln als Spieler. Ich soll es ja dann genauso fühlen und mich ganz tief verbunden zu Cortana fühlen, aber also ganz wirklich, sorry, aber für mich war das echt eigentlich eine blaue Frau mit einer Stimme, die mir gesagt hat, wo ich hingehen muss. Da war ich sehr dankbar, fand ich cool, aber bei mir zieht dieser Trick jetzt nicht so zu tun, als müsste ich jetzt am Boden zerstört sein, weil es Cortana nicht mehr geht. Es fängt ja aber auch, die werden ja auch wie so einer Zwangsehe einfach. Also das Schiff wird die Pill of Autumn wird angegriffen, ja, du musst die Daten zur Erde schützen, wem gibst du sie, dem krassesten Soldaten, der eh schon in der Rüstung steckt. Und so ist er ja an Cortana gekommen. Und ab da gab es ja gar nicht mehr die wirkliche Möglichkeit, außer doch bei Halo 2, sie abzugeben oder sich eine aktuelle zu holen. Oder ich frage mich eh, warum der eigentlich vorher keine hatte, weil eigentlich gehört es doch sich so, dass der eine... Vielleicht hat er eine andere gehabt. Ja, hat er die einfach dann vergessen in seinem Schlaf. Nee, du fängst ja an, du hast doch keine KI. Am Anfang von Halo 1 wachst du ja quasi auf in dem Anzug, guckst genau. Dann wirst du auf die Brücke kommandiert und dann kriegst du erst eine. Achso, Entschuldigung, du weißt es ja gar nicht. Gerade ja. Aus dem Lager gekommen, eine der neuen Master Chiefs wahrscheinlich. Also die haben ja die Möglichkeit, eine KI in sich zu transportieren, in ihre Rüstung, in ihrem mechanischen Ding. Normalerweise haben die auch, soweit ich weiß, immer eine. Also ich habe das nur so halb von... So habe ich das auch verstanden, dass alle Spartans eine KI mit sich rumtragen. Und vielleicht wird der Master Chief, bevor er Cortana gekriegt hat, in seinen 20.000 Einsätzen, die er seit Abholung von dem Planeten, irgendwie von seinem Heimatplaneten... Irgendwie. Nee, eigentlich muss er eine gehabt haben, das stimmt. Ja, vielleicht ist ja auch so, ja, aber darüber wird nicht gesprochen. Wie bei Avatar, dass du erstmal auch als Krieger dein Reizflugpferd oder sowas dort mit dem dich verbinden musst. Ja. Also, du meinst die ja, also aneinander Schwanzung. Ja. Der USB-Top. Nein, nee, die stecken sich einfach in USB in den Helm. Ja, alles aber gut. Daniel, ich glaube, du als jemand, der eben nicht die komplette Master Chief-Vorgeschichte mitgemacht hat, der nicht so investiert war in die Charaktere, du hast dich, so wie die Geschichte und nennen wir es mal Liebesgeschichte auch zwischen Master Chief und Cortana aufgebaut hat, dich mehr investiert gefühlt. Ja, also ich stehe halt nicht so in dieser Materie drin. Ich fand's halt ich wusste aber halt nur, das ist der Master Chief, ist der, ja, Chief halt nun mal, ist halt der fetteste Kämpfer oder der dickste Kämpfer, den es gibt irgendwie im Universum. Und ich fand das halt so toll, dass da halt zwei, ja, der geilste, der krasseste, der härteste, der beste. Ich fand es halt wirklich, ich fand es cool, weil man vorher von dieser Figur nie wirklich was mitbekommen hat, außer, dass er halt wirklich gut kämpfen kann. Ja, und ich fand es halt so toll, dass da zwei synthetische Wesen sind, irgendwie, die ihre Zuneigung zueinander... Es sind wirklich synthetisch eigentlich, weil er so menschlich ist, der Master Chief ja wirklich nicht mehr. Dachte man ja, also beziehungsweise, das war meine Ansicht nach, dass der Master Chief ja nun mal halt wirklich, dieses gestählte und emotionslose... diese gestählte, emotionslose Kampfmaschine ist, so, weißt du, die halt keinerlei Gefühle und sonst irgendwie oder Zweifel oder sonst irgendwas zulässt. Er kann ja auch Zweifel und Gefühle und alles haben, aber er ist in dem Sinne konstruiert, weil eben das Spartan-Programm ihn ja sein ganzes Leben darauf getrimmt hat, mit all den psychologischen Feinheiten und Kniffen und Abhärtungen, die man so machen kann. Auch er war ein Kind, aber ja, also ich habe gelesen, er sah mit 14 schon, hatte er den muskulösen Körper eines 18-Jährigen, stand auf Halopedia. Ich weiß nicht warum. Meint er vielleicht, das war sein erster Freund oder der 18-Jährige? Lustigerweise stand er auch drin, und man kann sich eigentlich auch selbst denken, wie der Master Chief aussieht. Hm? Da guckt ihr mich jetzt an, gell? Ich weiß es nicht. Es gibt auf dem Waypoint gibt's ein Video zum Master Chief, wo sie aus Zeichentricksequenzen und Spielsequenzen und was weiß ich, seine ganze Geschichte auch ein bisschen rekapitulieren. Und da gibt's Kinderbilder von ihm. Aber das meine ich, es gibt nämlich Kinder, ja, das habe ich, ich wusste nicht, dass es noch Kinderbilder gibt, aber er ist ja in einem dieser Trailer, liegt er ja mit dem Mädel irgendwie auf der Wiese Könnt ihr euch erinnern? Als Junge natürlich. Nicht als Master Chief mit Helm. Das wäre aber auch ganz geil eigentlich. Mit seinem Helm auch natürlich. Und er hat braune Haare. Oh, und das ist originell. Ein Videospielhelm mit braunen Haaren. Und er hat eine kleine Lücke zwischen den Zähnen. Vielleicht hat er die nie richten lassen. Und wenn der Helm irgendwann gelüftet ist, siehst du, müssen wir alle schmunzeln. Er ist dann Hessletto, oder? Das fand ich bei Forward on the Dawn mit die geilste Szene. Wo sie am Ende quasi abgeholt werden und dann sitzen sie in diesem Pelikan irgendwie, glaube ich, ist es, oder? Und dann ziehen zwei der Spartans ziehen die Helme ab. Und sind überraschend jung. Und aber voller Narben, wo ich mich frage, warum haben die Narben? Und sie haben beide eisblaue Augen. Ja, und wo der Typ noch fragt, ey, wie alt seid ihr? Glaubt ihr, der Master Chief sieht genauso unter dem Helm aus? Also, also mit den Augen denke ich mal die schon. Die Logik, ne? Würde das ja vorgeben. Es wird suggeriert, ja. Er könnte auch ein bisschen älter, er könnte ja deren Ausbilder sein zum Beispiel. Wie alt ist er denn? Nee, okay. Der müsste ja eigentlich dann, ja doch, stimmt. Müsste wahrscheinlich alles eine Altersgruppe, nehme ich an. Also oder? Wenn man jetzt auch mal diese Spartans nimmt von dem Spartan Ops, die sehen auch alle ziemlich jung und ja, noch fast unrasiert aus und so halt. Ja, aber die sind ja alles junge Rekruten auch. Also es gibt ja auch nicht so viele erfahrene Veteranen nach dem Krieg. Genau, was die typische Halbwertszeit von so einem Spartan ist, vielleicht sind die tatsächlich so eine durchschnittliche Lebensdauer von 2 Jahren und da müssen immer wieder neue dann ran. Und ich muss jetzt gerade im Nachhinein noch sagen, ich find's geil. Ich finde es auch nach dem Abspann, dieser Film, der nach dem Abspann kommt. Und der dann nochmal so alles so ein bisschen relativiert, was man quasi als Master Chief beziehungsweise im Auftrag der Menschheit gemacht hat. Das finde ich gut. Finde ich wirklich, wie gesagt, es ist für so ein Ego-Shooter-Spiel, bei dem es eigentlich darum geht, ja, möglichst viele Wesen zu killen irgendwie und seinen Auftrag irgendwie um jeden Preis zu erfüllen, fand ich das dann doch irgendwie ganz nett und weiter als manche Spiele denken, wie jetzt. Aber, ich fand das irgendwie, das war ja ambitioniert und nett und ich sehe schon, dass sie versucht haben, dem Ganzen auch so eine Facette hinzuzufügen. Aber letztendlich finde ich das dann doch irgendwie auch so abgedroschen. Also so ein Gegner zu haben, der sich wohlgedrückt ausdrückt, so von oben herabredet. Ja, so mit ganz feiner Wortwahl und der sagt, dass die Menschheit ein Virus ist, die muss man aufhalten. Ey, das 99, alles schon da gewesen, ja. 99 hat das Agent Smith bei Matrix auch gemacht und selbst da war es nicht mehr so wahnsinnig originell. Also wenn das am Ende so der große Story-Überbau ist, die Menschheit ist der Virus und man muss sie aufhalten, dann sage ich, ja, habe ich aber irgendwie schon in diversen Varianten jetzt ein paar Dutzend Mal in diversen Medien gesehen. Also da, ich persönlich gebe da keinen Applaus für. Das ist irgendwie vielleicht nett, das kann man mal so anreißen, aber es fügt jetzt dem keine höhere und menschlichere und finde ich auch keine wahnsinnig tiefgehendere Ebene nach, wenn einer sagt so, ja, und die Menschheit breitet sich aus, das ist gefährlich. Also ich finde halt, es war abzusehen, dass, ich meine, man wusste, dass die Blutsväter existiert haben und nachdem klar war, die Covenant, die Allianz kann nicht mehr der Böse, ich meine, der neue Böse sein. Ich meine, die Menschen haben keinen Planeten verglast wie die Allianz. Ja, da hast du eigentlich völlig recht. Ich finde die Allianz auch als Rasse viel aggressiver als die Menschen. Aber wir wollten kein Beef mit denen. Ja, aber wir sind halt die besseren Wesen. Also selbst die Blutsfeder würden das wahrscheinlich sagen in dem Fall. Und die sind halt aber der Meinung, wir sind halt einfach zu krass. Also es ist ja immer so, wenn Menschen in einem Medium über die Menschheit an sich schreiben, also sprich Aliens dann über die Menschen reden, dann sind wir immer die allerkrassesten. Dann sind die Aliens immer voll beeindruckt, wie gut wir es drauf haben. In Mass Effect ist es so. Sie sind gefährlich, sie müssen aufgehalten werden. Ja, wirklich so, ey, nee, sie sind zu gut, ja. In Doctor Who, in Mass Effect, ist es völlig egal, welches Medium man nimmt. Die Aliens sagen immer, ey, ihr Menschen seid voll krass. Ja. Wir haben Angst vor euch. Wir sehen ihr seit 10.000 Jahren, aber wir haben Angst vor euch. Aber die schießen immer noch mit Projektilwaffen, weißt du? Jede andere Rasse im Universum hat Energie und Licht und Laser und krasse Plasmagranaten und die doofen Menschen schießen immer noch mit irgendwelchen Bleimantelgeschossen. Ja. Die klugen Aliens würden wahrscheinlich mit Menschen schießen dann her. Die so sind. Hat noch ein paar übrig, ich muss mal nachladen. An die Menschenkanone. Nein! Nein, das klingt jetzt auch wieder total negativ. Das hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich finde es schon okay. Also wenn Halo sich mit der neuen Trilogie ein bisschen von der eigentlichen Allianz wegbewegt und meinetwegen auch von der Erde, also wirklich als Erdball, als Schauplatz, ist das irgendwie auch okay. Aber so wahnsinnig originell fand ich das jetzt alles nicht, was den ersten Auftakt einer großen neuen Reclaimer-Trilogie angeht, habe ich mir echt ein bisschen mehr versprochen von. Zum einen wird ja gesagt, dass der zweite Teil der Trilogie auf jeden Fall richtig düster werden soll und da bin ich gespannt, weil es muss ja nach unten gehen, damit dann der Aufstieg sein kann. kann. Und es, es wurde ja auch Drei-Akt-Struktur einer genau, und es wurde ja auch suggeriert, dass der Chief halt was über sein menschlich, über die Menschlichkeit lernen wird. Und er ist, es wurde in Making-ofs immer gesagt, er ist der Held und was passiert, wenn er, weißt du was, wenn er merkt, das sind die Kosten des Heldentums oder bla. Also irgendein Kram, der einen voll fertig macht und down bringt und dann kann man von da wieder hoch. Finde ich super. Ich finde es, also ich meine, ey, original. Ich glaube, das war wegen hier, das war eher so ein Abschluss. Der Halo 4 war eher so die Überleitung von der alten Trilogie zur neuen, so ja, wie Generations. Und es wird dann richtig noch abgehen mit einer, ich glaube, einer verschärften Story. Ich hoffe auch nicht, dass es so wird, wie von dir jetzt gerade gesagt, dass es in die Richtung geht, sondern eher, dass es noch krasser, irgendwas krasser, da müssen auch noch Verbündete und her und noch ein paar andere Alien-Rassen. Und ich habe keinen Bock, dass es jetzt immer nur ein, so irgendein neuer Bösewicht, den sie erschaffen oder freilassen und du musst den dann bekämpfen. Das fände ich blöd. Oder immer die Erde angreifen. Ich habe keinen Bock mehr, die Erde zu retten. Außer, okay, einmal noch. Einmal gebe ich ihn. Aber danach habe ich keinen Bock mehr, also die Erde zu retten. Ich möchte wirklich noch, einmal möchte ich schon noch gern zurück auf die Erde. Echt. Ich fand okay. Kämpfe auf der Erde, da bin ich emotional noch ein bisschen involvierter, als wenn ich mich eine halbe Stunde durch so sterile weiße Robotergänge baller. Ja, wo man sich fragt, was soll ich überhaupt? Also warum laufe ich nicht einfach außenrum? Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja, okay, das der ist ja Planet ist ja groß genug, er könnte ja einfach auch mal drum rumlaufen. Also, da muss ich sagen, ich habe nichts gegen Schauplatz Erde. Er könnte ja auch nochmal diskutieren mit den ganzen Viechern, die da rumlaufen. Das könnte man... Über den Postweg vielleicht. Also hier, ich bin hier in der Nähe, ich sag nicht wo, aber wollte... Oder er schickt ihm eine Sprachmessage oder so. Es gibt viele, der Master Chief ist keine Kommunikationsanlage. Ich will auch nicht sagen, dass das irgendwie das Originellste ist oder sonst irgendwas, aber ich finde halt, die Geschichte hat mir geholfen, über diesen, sag ich mal, doch eher schon gewohnten Ablauf an Ballerpassagen und Fahrzeugeinsätzen irgendwie hinwegzukommen oder beziehungsweise mitzunehmen. Ja? Also ich sag nicht, dass das Originellste ist. Klar, wir hatten Matrix, wir hatten die ganzen anderen Filme und 10.000 Mal irgendwelche Invasorengeschichten, aber ich finde halt, bisher war es jetzt irgendwie, hat man am meisten davon mitbekommen in Halo 4, als im Gegensatz zu den vorigen Teilen. Ich hoffe vor allem, dass es halt noch krasser wird. Ich hoffe, wie gesagt, dass da noch... Und als Auftakt für so eine neue Trilogie fand ich das mehr als ordentlich. Also wirklich, das ist hat ein Spiel, das hat mir Spaß gemacht, wie von seiner Spielmechanik her, aber wie halt gesagt, auch von der Geschichte. Und guck dir jetzt mal echt dann nochmal diese Zwischenfilmchen an. Ich weiß nicht, wie viel du gefunden hast. Ich habe leider nur 5 gefunden. Aber... Immerhin eins. Ich weiß, dass sie. Kann sie dir unten zeigen. Also, Nein. Wie gesagt, ich spiele das nochmal durch und dann hole ich es mir. Ich habe jetzt 5 gefunden und da sind halt ein echt paar wirklich coole, interessante und auch so mit Flood und was weiß ich, was da irgendwie für. Ja, das ist ja auch, mag ja alles sein, ist ja ganz schön, aber ich finde nach wie vor die Kernstory an sich, die finde ich nicht so bahnbrechend, wie im Vorfeld immer getan wurde und wie ich auch die Hoffnung hatte, dass sie sein würden. Und also teilweise fand ich die fast, okay, ich sag's jetzt, aber ich fand die echt fast ein bisschen langweilig. Also das mit dem Didaktiker, das hat sich ewig hingezogen mit den Prometanern. Es gab, glaube ich, nur einen Moment, so da war ich storytechnisch so ein bisschen hellhörig, als es hieß, dass die Prometaner mal Menschen waren, digitalisiert. Da dachte ich, okay, cool. So hätte ich nicht, war mir nicht klar. Vielleicht bin ich auch zu doof, um irgendwie sowas im Vorfeld schon zu raffen, aber mir war das nicht klar, dass das normale Menschen waren, die der Didaktiker digitalisiert hat. Das fand ich cool. Und da habe ich auch verstanden, okay, ich verstehe jetzt, was die Bedrohung ist. Im Vorfeld war das alles so dieses schöngeistige Bösewichtsgelaber, so schön vage immer und kryptisch, weißt du. Und als ich gerafft habe, okay, der digitalisiert Menschen und macht sie sich zu eigen als seine Prometaner-Armee, da habe ich es verstanden, okay, jetzt zählt's, ich muss den Typen echt aufhalten. Aber das war in so einer, weiß nicht, 8-9-Stunden-Kampagne, war das echt so irgendwie das einzige Mal, dass ich dachte, okay, das ist jetzt ein interessanter Punkt, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, das wurde. Und der das Rest, wurde das plätschert irgendwie alles so dahin. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr um die Charaktere geht. Nee, also dass das digitale Menschen, ich hatte nur irgendwann, das Einzige, was ich mal irgendwann im Ballergefecht aufgeschnappt habe, war, dass die sich irgendwie den Formen irgendwie oder den Gegnern anpassen. Dass diese Prometarier, Prometaner, dass die so eine Art Sicherheitssystem sind, ja, die sich halt quasi ihre Form dadurch generieren, welche Bedrohungen sie quasi gegenüberstehen. Also wurden sie von Hunden angegriffen? Naja, aber vielleicht war das irgendwie die logische Angriffsform auf die Grunts oder sonst irgendwas. Also ich meine, die kämpfen ja auch gegeneinander eine Zeit lang. Und sind dann später trotzdem verbündet, was ich auch nicht so ganz gerafft habe. Ich glaube, bei sowas geht's den, also da möchte ich wirklich sagen, da glaube ich, geht's den Entwicklern nur darum, ey, wir haben hier irgendwie eine coole Einheit, die krabbelt überall rum. Ja, das ist so. Ich denke nicht, dass man sich da ernsthaft Gedanken gemacht hat, ob das die perfekte Antwort jetzt auf irgendeine Bedrohung ist. Ich glaube nicht. Nee, aber das war halt ein Satz, den ich mal irgendwie zwischendurch aufgeschnappt habe, weil das ist halt auch das Ding, was ich an Halo 4 kritisiere, wie halt auch an vielen Spielen vorher. Du kriegst es, und das ist ja auch ein Problem, was du ja schon öfter mal angesprochen hast, du kriegst ja so von diesem ganz großen Konflikt, kriegst du ja so wirklich wenig mit. Also die schaffen es ja wirklich nicht, diese große Geschichte irgendwie mal vernünftig zu erzählen, ohne dass du irgendwie 30 Nachschlagewerke irgendwie zu Rate ziehst. So. Ja, zu weit aufgefächert, zu viel 360-Degree-Multimedia-Marketing gemacht. Aber auch, oder aber so. Auch wenn was weiß ich, zum Beispiel, wenn diese Bibliothekarin spricht, die sagt dann einen Satz und ich überlege, ja okay, den Satz habe ich verstanden. Und dann sagt sie auf einmal noch einen Satz, der schon wieder komplett, weiß ich nicht, ganz woanders ist und ein ganz anderes Thema behandelt und aber eigentlich sich irgendwie darauf bezieht, auf das, was sie vorher gesagt hat. Aber ich raff's halt nicht. Ich verstehe es halt nicht. Ich saß davor und habe wirklich versucht, okay, ich versuche jetzt wirklich jeden einzelnen Satz, den die Frau von sich gibt, irgendwie zu verstehen, irgendwie einzubinden in den ganzen Kontext, in dieses Universum. Ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ja, weil dir das Grundwissen halt fehlt, weil der Referenzrahmen von des Master Chiefs einfach viel zu klein ist in dem Moment. Ich finde auch, man könnte sowas klarer erklären. Ich finde es nur nicht schlimm, wenn es im nächsten Teil in anderer Form nochmal genauer erklärt wird. Weil ein paar Geheimnisse müssen sie sich ja nun mal lassen und so. Ich hoffe nur nicht, dass es eben so ist, wie du halt vorhin schon angekündigt hast, dass es halt nur um dieses, ja, die Blutsväter sind halt böse und wollen die Menschheit ausrotten, weil die Menschheit halt so krass ist. Ja, ich hoffe, ich will, dass da noch ein bisschen mehr dahinter ist. Also dieser, der Monolog der Bibliothekarin hat mich ein bisschen an den Architekten aus Matrix 2 erinnert. Ja, also, aber ich muss sagen, das fand ich immer eine coole Szene, weil ich da wirklich Bock hatte, zu versuchen zu verstehen, was einem da gerade gesagt wird. Und da, zum Beispiel, um jetzt mal einen ganz kleinen Schlenker zu machen, aber in diesem unglaublich verschwurbelten Monolog vom Architekten in Matrix 2 stecken aber echt ein paar richtige krasse Infos, die den gesamten Film völlig auf den Kopf stellen. Weißt du, als du erfahren hast, dass das Neo ein Systemfehler ist, der schon 5-6 Mal aufgetreten ist und dass es aber in der Matrix schon mitberechnet ist, das stellt alles komplett auf den Kopf. Und da fand ich es dann okay. Also da hatte ich das Gefühl, da wirst du dann als Zuschauer und Zuhörer belohnt, wenn du dich ja so reinbuddelst in diesen Monolog. Und bei der Bibliothekarin fand ich, da war es ein bisschen, wie du gesagt hast, ein bisschen zu vage und verschwurbelt, einfach nur, damit sie sich für die nächsten paar Teile was aufheben, was sie aber genauso gut jetzt auch schon hätte sagen können. Und wenn es wirklich darauf hinauslaufen sollte, dass die Blutsväter die Menschheit als neue Flat ansehen und wieder an irgendwas arbeiten, um diesmal nicht mehr die Flats oder die Menschheit einzudämmen, dann sage ich, ja, Leute, aber das hätte man quasi auch in der alten Trilogie noch erzählen können. Also dafür braucht es nicht eine neue Trilogie, das ist ja quasi dasselbe in grün. Ey, das klingt aber schon fast wie so die Mitte des nächsten Teils, so nach dem Motto irgendwie, so, ich weiß nicht genau, aber irgendjemand von denen sagt dann halt so, ey, die Flat ist nicht die größte Gefahr des Universums, es ist die Menschheit. Dam, dam, dam. So, also ich hoffe nicht, dass es so wird, aber es klingt so ein bisschen danach, wenn man sich's mal auf der Zunge zergehen lässt. Guckt euch die Kurzfilme bitte an. Die Flat ist immer das, was sie anfällt. Die Flat hat auch Menschen befallen, dann sind es Flat-Menschen, da hast du völlig recht. Aber ich fand recht. Zum Beispiel, das fand ich auch Flodders. Die Flodders. Ich fand zum Beispiel in der Rückschau bei Halo 1, ich fand das emotional für mich befriedigend, das war irgendwie eine coole Dynamik, als bei Halo 1, irgendwann so zur Mitte des Spiels, als auf einmal die Flat auftrat, von der war ja vorher nie die Rede und auf einmal gibt's die Flat, weißt du, und du wolltest doch diese Alien-Penner anschreien, ey Leute, wir haben hier gerade ganz andere Probleme, hier sind gerade außerirdische Parasiten und die verleiben sich alles ein, was sie berühren im gesamten Universum und die schießen aber noch mit ihren scheiß Energiewaffen auf dich, weil die es noch nicht gecheckt haben, was die Bedrohung ist. Da dachte ich, okay, das ist eine voll interessante Dynamik, dass du mehr weißt, als dieser Konflikt eigentlich irgendwie beinhaltet. Also eigentlich müsste man sagen, Leute, mal ganz kurz, können wir morgen weitermachen, aber wir haben jetzt gerade echt ganz andere Probleme. Und dieses Gefühl hatte ich bei Halo 4 irgendwie gar nicht. Da hat mir einfach so ein Element gefehlt, was dem Ganzen noch irgendwie so einen gewissen Drive irgendwie noch gibt. Ja, weil der Didaktiker so eine Undenkbarkeit. Ja, das stimmt, weil der Didaktiker ja auch direkt sich alles einverleibt hat und so und direkt die Elites und alles so auf seinem Kommando. Das war so Schnippen mit den Fingern und schon waren die alle auf seiner Seite. So habe ich zumindest erfunden. Aber dafür ist er ja auch ein krasser Blutvater, oder? Ein krasser was? Blutsvater? Ja, es passt ja auch, dass diese religiösen Elite dann auch sich den Blutsvätern sofort unterwerfen, aber ich hätte zum Beispiel gerne sowas gehabt wie, der Blutsvater, der Didaktiker, erscheint auf dem Schiff von so einem Allianz, bla, wo dann halt der Kommandant gerade steht und seine Elite ist einschwört und er erscheint da und alle, weißt du, so sind völlig geflasht, die ein Knie nieder und vielleicht will ihm der Captain noch irgendwie traut ihm nicht ganz und dann wird er direkt aufgelöst. Ihr könnt mir folgen, mehr eine Konfrontation. Das ging so, du kämpfst und plötzlich, haha, ja, die kämpfen natürlich für mich, weil sie schlauer sind als ihr. So, das ist alles. Ich hätte gerne eine Szene gehabt, die das dramatisiert, die das ein bisschen emotionaler für mich, weißt du? Einfach diese, das ist ein krasser Moment für die Elite, für den Menschen nicht, für Master Chief nicht, aber für die Elite, das ist so ein krasser Moment, wenn da ein echter Blutsvater plötzlich auftaucht. So, und alles, was die machen, ist kurz aufhören zu kämpfen. Und dann kämpfen sie halt gegen dich weiter, was sie auch so gemacht hätten. Also verstehst du, da fehlt mir, da hätte man mehr draus machen können, das will ich eigentlich nur sagen. Aber das sage ich ja auch. Der hätte sich auf ein Schiff von denen beamen sollen, wo richtig viele sind und dann denen mal richtig zeigen, ich bin der krasse Blutsvater. Aber das sage ich ja auch mit dem versäumten Punkt, der richtigen Geschichte zu erzählen. Also das machen sie ja nun mal halt nicht sehr gut in Teil 4. Ja, sie konzentrieren sich scheinbar auf was anderes. Ja, auf den Mensch Master Chief. Ja, man kann aber trotzdem auch die Geschichte gut erzählen. Also da hat Wolf schon einen Kritikpunkt, den ich auch finde. Bei mir äußert sich das eher in Form von, dass ich Plotlöcher denke aufzudecken. In Wirklichkeit fehlen mir einfach nur viele Informationen. Wahrscheinlich irgendwelche Bücher zitiert, wo das ganz genau beantwortet wurde. Natürlich, das kann man alles nachlesen. Das mag ja sein, aber da ist es mir dann, wie gesagt, zu zerfasert, zu aufgeteilt auf, das könnt ihr alles euch angucken. Das sage ich ja auch. Da sind wir uns ja einig. Das ist ein doofes Argument. Das würde ich auch bei, weiß nicht, bei den neuen Star Wars Filmen, wenn da die ganzen Nerds schreien, ja, aber in dem und dem Buch wird es erklärt, warum der ist mir egal. Es geht irgendwie um den Film. Und in dem Fall geht es halt um das, was ich im Spiel erfahre und nicht, was ich im Roman hätte nachlesen müssen, der vom halben Jahr erschienen ist. Ja, vor allem habe ich nicht gelesen, sorry. Ja, und Filme nehmen sich ja auch oft Freiheiten raus, wo man dann nicht weiß, war das jetzt im Original so, soll das jetzt hier so sein, also na egal. Also hat euch Halo 4 jetzt an dem Punkt hinterlassen, wo ihr dann sagen will, wenn das nächste jetzt kommt, ich bin dann wieder in 2-3 Jahren, wenn es dann wieder dann soweit ist, dann ist mein Hype-Level wieder erreicht oder seid ihr jetzt, also es war ja gemischt gerade von der Diskussion jetzt hier, seid ihr tatsächlich mehr ein bisschen ausgehalot nach langer Zeit? Nö. Also ich bin jetzt gerade erst richtig, jetzt eigentlich gerade erst richtig angefixt. Also ich werde mir vielleicht jetzt auch nochmal irgendwie... Du bist ja Neuling auch. Ja, wirklich. Eben. Ich bin, also mein großer Halo-Moment ist eigentlich Reach, weil ich fand Reach die ganze Geschichte geil und auch das Spiel fand ich ziemlich cool. Da hast du eigentlich einen ganz guten Story-Abschnitt mitgekriegt, weil Reach setzt ja dann so wirklich den Grundstein, das Fundament und dann geht's weiter gut mit Halo 4, okay. Halo 3 hätte noch dazwischen gepasst. Aber ich werde, glaube ich, mir nochmal Halo 3... Ey, dann Spiel 1 bis 3, ohne Scheiß. Wenn schon, dann richtig, weil 2 ist zum Beispiel echt gut. Tut mir leid. Dann spiel nur 2. Zwei. Wegen der Grafik nicht mehr, oder was? Echt? Ja. Boah, das ist krass. Ey, 2, finde ich, hat aber wirklich eine Sache, die sonst keiner hat. Keiner der Halo-Teile, immerhin. Ey, dieses dumme Ende, oder was? Nein, diesen anderen. Der ja, einfach, du spielst halt beide Seiten. Du spielst auch Covenant. Ja, okay, du spielst und diesen das ist geil. Arbeiter, ne? Ja, und da wird auch mal was erklärt. Und der Entwickler, den wir interviewt haben, Wolf, hat auch mir suggeriert, dass es das auch gibt, oder was in der Art, im neuen Halo. Und es war nicht da. Ich weiß nicht, was er meinte. Nee, vielleicht kommt es ja. Ich habe ihn gefragt, DLC und er meinte so, etwas in der Art wird es geben, so, aber nicht dasselbe, sondern anders. Ja, aber was genau meint er? Ich meine, Cortana. Oder meint er jetzt die Spec Ops oder was meint er? Ja, vielleicht meint er, dass wir uns besser mit den Motiven des Bösewichts identifizieren können, weil er eigentlich quasi. Kann ich nicht. Nee. Der wacht auf, ist stinksauer, ich habe noch kein Wort mit dem gewechselt. Das ist auch problematisch. Genau da sage ich. Jetzt komme ich wieder und sage, doch, die Terminals. Such die Terminals, Alter. Das ist nicht akzeptabel. Doch, such die Terminals. Ich kann dir zeigen, ich kann dir 5 Stück zeigen. Such die Terminals. Ja, aber es geht doch nicht darum, dass du im Nachhinein, du wirst doch beim ersten Durchspielen, wenn du das Spiel genießen willst, wirst du nicht. Und selbst wenn du die Terminals findest, aber du machst doch das Spiel, pausierst du doch nicht, um dann im Waypoint dir erstmal wieder anzugucken und dann weiterzuspielen. Ja, aber du spielst ja auch nicht das komplett 10 Stunden am Stück durch. Nein, aber ich muss das Spiel doch erstmal als das sehen, was mir präsentiert wird und das ist halt das Spiel und nicht die Videos, die ich quasi mir aus externen Quellen noch irgendwo besorgen muss. Und ich finde, wenn sie einen Bonus für externe Quellen generieren wollen, der einen dazu verleitet, Waypoint zu installieren und zu nutzen, dann sollen die das nicht aus dem Spiel nehmen, einfach so rausnehmen, wie aus so einem Kuchen, die ganzen leckeren Innereien so rausnehmen und sagen, so, kannst du, der Kuchen ist ja immer noch da. Und du hast den ganzen geilen Kram, der obendrauf, die Glasur zum Beispiel, ich nehme die komplette Glasur vom Kuchen und verkaufe die extra. Ja, Moment, es verkauft keiner und du kannst die Innereien vom Kuchen trotzdem essen. Nein, aber ich investiere in dem Fall, dass ich das Spiel pausiere oder rausgehe, das Waypoint starte, mir das da angucke und nicht in diesem Flow bin. Und wenn das so aussieht, als wäre es aus dem Spiel quasi extra rausgeschnitten, wie als ob es eine Cutscene wäre, die rausgeschnitten wäre. Ich habe es ja nicht gesehen. Dann finde ich das kacke. Ey, so. Warum sie das machen, ist mir auch nicht ersichtlich. Ich finde es auch nicht toll. Ja, um das zu pushen, ist ja offensichtlich. Ja, ich meine, du spielst die Dinge halt, du suchst die, du findest die, du guckst dir die halt auf Waypoint an. Aber es zwingt sich ja keiner sofort in Waypoint reinzugehen und du kannst ja erstmal weiterspielen. Ja, aber die Info, die ich da dann kriege, nach einer Woche oder zwei Tagen, wenn ich reingucke, die hätte ich vielleicht gerne in dem Moment, in dem ich diese Info auch gebrauchen kann für mein Spielerlebnis. Ich würde dir anbieten, dass du dir das Video einmal im Spiel anguckst und fortan immer meinetwegen im Waypoint. Genau, aber ich möchte gesammelt, wenn es jetzt eine wichtige Information ist, die mir vielleicht die nächste Begegnung mit dem Typen in 10 Minuten emotional noch voll aufwertet, warum kann ich es mir da nicht angucken? Also ich kann doch das Spiel sonst auch immer pausieren. Das ist doch nicht, das kann man doch nicht verargumentieren, dass man nicht einmal kurz das Video, das Spiel anhält. Die Terminals stehen doch eh immer in irgendwelchen Ecken, wo gerade nichts los ist. Sonst würde man sie ja sofort finden. Warum zeigen sie mir das Video nicht einmal? Und dann ab Waypoint, das ist okay. Aber vielleicht wäre ich dann geflashter, wenn das nächste Mal sich der Typ vor mir aufbaut, weil ich jetzt raffe, wer das ist und was überhaupt will und was an dem so krass ist. So, ja. Okay. Ich erwarte ja auch nicht an jeder Ecke ellenlose Textblätter oder so, wo ich durchlesen kann. Das erwarte ich nicht. Wie früher war. Ja, das war ätzend. Ja. Aber wenn sie so visuellen Kram haben, will ich den haben. Okay, na gut. Gab es halt in Form von Terminals und es war auch ätzend. Rein dramaturgisch ist natürlich das nicht, es hört sich nicht besonders geschickt gelöst an. Ey, finde ich auch, sage ich auch. Aber ich sag nur, dass der Informationsgehalt von diesen Videos doch sehr toll ist und sehr viel zur Geschichte beiträgt. Ja, ich verstehe es, ich verstehe es auch nicht, warum sie es nicht ins Spiel gepackt haben, aber es gibt da halt Informationen, beziehungsweise gewisse Punkte, mit denen eure Kritikpunkte oder die Kritikpunkte, die ihr jetzt eben gerade genannt habt, so ein bisschen relativieren. Also wir halten fest, du bist krasser als wir alle. Wieso? Na, du kennst dich krasser aus als wir alle. Na, ich weiß jetzt zumindest, das, was ich jetzt nicht spoilern will, und das fand ich... Er ist Günther. Es ist wirklich kein Günther, hast du seinen Didaktiker. Das war nicht sehr, das war so ein Aha. Der Didaktiker ist Günther. Natürlich, Günther Galaxy. Mein Name. Mein Name ist Günther Galaxy und ich bin scheiße pisst. Denn ich bin Didaktiker. Ja. Nee, also, Gregor, um nochmal auf deine Frage zu antworten, also ich wie gesagt, ich sehe das alles vielleicht so ein bisschen kritischer als meine beiden Mitkombattanten hier und im Nachhinein bin ich auch nicht ganz so begeistert für ein Spiel, wie ich gedacht hätte, aber ich bin nicht ausgehaloed. Also ich freue mich natürlich auch auf den nächsten Part und ich bin Halo-Fan und bin es auch nach wie vor. Bei mir ist nur so, wenn sich die Story so entwickelt, wie ich das ein bisschen befürchte, dann ist das für mich, bringt mir das nicht so wahnsinnig viel. Also habe ich allein was Stories angeht, habe ich irgendwie andere Spiele, die finde ich weitaus befriedigender. Und dann hoffe ich, dass zumindest das Gameplay mir wieder diese ganzen geilen Magic Moments bietet, die ich in Halo-Teilen davor hatte und jetzt bei 4 nicht. Also eins von den anderen. Ich fand auch bei den Halo-Teilen davor die Story, das war alles cool und nett und mit der Flood und diese religiöse Komponente, die Covenant. Aber für mich persönlich war das Halo-Gefühl an sich, war jetzt immer wichtiger als die ganzen kleinen Story-Bausteine. Ob jetzt so ein Gravemind bei der Flood, ob das jetzt wahnsinnig eine clevere Idee ist oder ob das nicht kompletter Bullshit ist, kann man sich jetzt auch ewig drüber streiten. Also ich halte es für relativen Quatsch, aber es hat zumindest alles schön ein bisschen aufgelockert. Und das war mir in dem Moment wichtiger, als das wirklich komplett wasserdicht logisch zu erklären, was die Flood eigentlich will oder warum es ein Gravemind gibt, wovon vorher nie die Rede war und so. Das ist mir alles egal. Ich wollte dieses geile Halo-Gefühl wieder haben. Und jetzt bei Halo 4 hatte ich dieses Halo-Gefühl nicht mehr unbedingt. Ich habe da einfach die Magic Moments vermisst, diese geile Dynamik. Und storytechnisch war das für mich auch eher mau. Und deswegen bin ich so ein bisschen ernüchtert von Halo 4. Aber trotzdem werde ich natürlich auch den nächsten Hard spielen und den danach. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die ein schlechtes Halo machen. Das ist ja kein schlechtes Spiel. Das ist nur nicht so gut, wie ich mir persönlich erhofft hätte. Nicht mehr und nicht weniger. Also die Zeit bis dahin, wir haben ja vorhin über dann Spartan Cops, will ich schon sagen. Und das wäre auch wahrscheinlich ein ganz gut. Die Spartan Cops, ja, wer hat das Alien geschlachtet? Die versuchen natürlich mit Spartan Ops und weiteren Geschichten dann natürlich die Zeit bis zum nächsten Halo dann aufzufüllen. Wir haben gestern Forward Unto Dawn als den Halo-Film sozusagen angeguckt, der ja auch ein bisschen so das Gemeinschaftsgefühl des Spartans nochmal gezeigt hat und was in Spartan Ops tatsächlich dann auch mehr propagiert wird. Okay, es sind aber keine Spartans da, die da ausgebildet werden. Das sind, nur dass du es weißt. Sind es keine Spartans? Nein, das ist ein ganz anderes Training. Das sind UNSCs einfach. Spartakus. Das sind ganz normale, vielleicht sind es nicht mal ODSTs, sondern UNSCs. Der Bruder von Lesky, der wurde noch ODST. Aber der Master Chief lacht über ODSTs. Aber als diese Vorgesetzte ihnen da die Schlacht von Hannibal erklärt, sagt sie dann nicht irgendwie, deswegen haben wir ODSTs? Also ist es nicht ein ODST-Kurs, den sie ihnen da gibt? Nein. Es geht um Taktik. Genau, ja. Damit du ein paar Minuten später sieht man noch die Videoübertragung von dem großen Bruder und er hat doch das ODST Tattoo auf dem Rücken. Ja, er ist okay, jetzt ODST. Okay. Und damit du das jetzt cool findest und raffst, er ist einer der Eliten unter den Eliten. Okay, das ist noch eine Ebene, die mir jetzt tatsächlich nicht bewusst war. Ich dachte, die lassen sich dann ausbilden. Die Ausbildung ist viel härter und die wären in dem Alter, hätten die, wenn die so kämpfen würden, nicht die geringste Chance und sowas wie diesen einen Typen, der da irgendwie keinen Bock hat. So, und so den leichten Rebell raushängen lässt. Was findest du im Spartan-Programm aber gar nicht. Aber er hat Talent, verdammt nochmal, er hat Talent. Und das Herz am rechten Fleck, das ist alles, was wir brauchen. Darum geht's. Wir brauchen mehr Männer mit dem Herz am rechten Fleck. Hey, und er hat's weit geschafft. Ja, aber er ist trotzdem nur ein publiker Soldat und komm hier, eine Alien-Explosion. Ein publiker Soldat, der ist Captain von der Infinity. Ein publiker Soldat. Ja, okay, du hast ja recht, der ist Captain von der Infinity. Er ist der Captain, glaube ich. Ja. Okay. Also der Film wird ja ganz schwach als Bindeglied dann tatsächlich benutzt, wo du am Anfang dann den Lasky in der Zukunft siehst, der sich daran zurückerinnert, wie er damals ausgebildet wurde und sein erstes Treffen mit dem Master Chief, wie das dann abgelaufen ist, wo man auch tatsächlich als jemand, der sich gerne mal einen richtigen Halo-Film im Kino angeguckt hätte, das Gefühl bekommen, wie könnte denn Halo mit dem Master Chief so funktionieren. Oh, der Auftritt war aber auch geil. Vom Master Chief? Ja. Ja, das war super. Als ich das zuerst, ich habe es vor ein paar Wochen auf meiner Xbox gesehen, wie habe ich mir die Teile mal runtergeladen. Und der erste Auftritt vom Master Chief, da hatte ich echt Gänsehaut. Das fand ich richtig geil. Es wurde auch geklatscht. Das hat auch ewig lang gedauert, aber als er dann mal da war. Ja, das viel zu viel. Also man merkt, wo wir es auch tatsächlich als Film dann zusammengeschnitten gesehen haben, was eigentlich 5 Web-Episoden gewesen sind. Ich glaube, das ist mit ein bisschen Wochen und Tagen Abstand dazwischen. Ja, mit einer Woche Abstand dazwischen kann man sich das wunderbar geben. Kann man sich das besser sagen, weil es dauert natürlich, bis der Film sozusagen in Fahrt kommt. Aber die Szenen mit dem Master Chief für einen Film, der, ich glaube, wie viel habe ich gelesen, 10 Millionen Dollar Budget gehabt hat, haben sie schon das Gefühl, wie ein Master Chief als großer Actionfilm funktionieren kann, gut eingefangen. Ne? Und es sah nach mehr aus, als was sie investiert haben. Die Kadetten wissen ja nicht mal, was ein Spartan ist. Die sehen ja selbst dieses illegal aufgenommene Überwachungsbild und sehen da eben den Spartan da kämpfen. Und auch die Covenant kennen sie anscheinend ja auch nicht. Ne? Die sehen sie nee, auch von dem sie ja wirklich nur ein Schwert in der Spiegelung des Helmes des Master Chiefs sehen. Was ist das? Und nicht raffen, was es ist. Ich fand es schön gelöst. Ich verstehe nicht ganz, warum die Rekruten das nicht wissen. Aber es ist wahrscheinlich ein Geheimprojekt halt. Oder? Das wird vor dem ersten Kontakt mit der Covenant sein. Das ist halt ein Prequel. Nein, ich meinte, dass die nicht wissen, dass es die Spartans gibt, weil. Ach so, es ist ja zumindest in Halo 1 so. Gut, das spielt ja auch später, aber da kennen dich ja die Leute. Die sagen zwar, oh, ich habe nicht gewusst, dass einer an Bord ist oder ey, euch gibt's hier echt oder so. Aber die wissen zumindest, was mit der Person, mit der Figur des Spartans anzufangen. Gut, mit dem Kämpfer Spartans. Die Zeit, die dazwischen vergangen ist, also die haben natürlich jetzt keine gewisse Zeitperiode genannt, aber es müssen doch wahrscheinlich weit über 20 Jahre gewesen sein. Also 20 zu der Zeit, wo die noch geheim waren, sozusagen. Ja, also da als junger Lasky, wo er zum ersten Mal auf den Master Chief trifft, da sind tatsächlich eben 25 bis 30 Jahre vergangen und da kann sich natürlich auch das Ansehen der Spartans dann auch ein bisschen gewandelt haben durch die Galaxis. Von der Deeskalationsmaßnahme zur Heldenfigur, ne? Ich hätte den gern mal wie so einen bösen Robocop deeskalierend gesehen, wenn so ein Master Chief mal durch die Demonstrantenmenge geht. Wie haben die sich das vorgestellt? Das wird im Fernsehen total schlecht aussehen, wenn die so einen mal gegen Terroristen einsetzen. Das wäre nicht cool gewesen. Das wäre nicht besonders schön gewesen. Aber das Programm wurde ja auch eingestellt, muss man ja sagen. Es war ja auch ein Fehlschlag in dem Sinne, dass die das ja irgendwie auch dann eingestellt haben. Aber sagen sie am Anfang nicht, die hatten einfach nur Glück, dass die Aliens, also die Alliance dann in dem Moment angegriffen hat? Wie, wer hatte Glück? Naja, am Anfang wird doch diese Dr. Susan Vögel, wollte ich jetzt schon sagen. Ja, du meinst im Intro von Halo 4. Ja, genau. Dr. Susan Vögel? Ja, Vögel. Nein, die heißt nicht so. Keine Ahnung. Die heißt nicht so. Aber Susan heißt sie, oder? Die sagt doch irgendwie bla bla bla, die waren daran dafür gedacht. Und dann sagt doch die Stimme, die sie interviewt, sagt doch, ja, nee, sie hatten ja nur Glück. Eigentlich waren sie doch für was ganz anderes geplant. Und dann kam der Angriff der Allianz. irgendwie und sie hatten Glück, dass sie jetzt die Spartans dafür einsetzen konnten. Ja, die ganze Menschheit hat fucking nochmal Glück, dass irgendjemand diese Leute, die kann sie ja nicht produzieren einfach. Wisst ihr, warum die Allianz irgendwann mal angegriffen hat? Ja, weil sie die Menschen als Gotteslästerung ansehen und Bock haben auf die Artefakte, die auf der Erde sind. Also, das ist ja dann später die Krippe, Wiege, wie heißt du? Arche. Krippe, Wiege, Arche, komm. Und es ist nicht überliefert, ob die mal versucht haben, mit den Menschen zu reden und zu sagen, ey, gebt uns unsere Reliquien. Nein, es gibt diese Überlieferung, ich weiß nicht mehr genau, aber es gibt diesen ersten Fall des ersten Kontakts halt. Der wurde, glaube ich, irgendwo auch im Verlauf zu Halo 1 mal im Buch und so beschrieben. Ich weiß ihn nicht mehr genau, aber der lief nicht gut. Also es war nicht so, als ob die groß reden wollten, sondern die haben einfach direkt bei sich geschossen. Also so habe ich das in Erinnerung. Vielleicht war es auch ein Überfall auf einen Planeten. Ich bin mir nicht sicher, was zuerst war, ob die sich im All begegnet sind oder ob die quasi überfallen wurden. Aber ich glaube, die waren von Anfang an, für die Aliens sind die Menschen halt auch scheiße. Also weißt du wirst einfach überrannt. So, das ist dein Schicksal als Mensch. Also ich glaube, es gab keinen bekannten Versuch einer Kontaktaufnahme, einer friedlichen. Wenn ich nicht wichtige Details jetzt gerade vergessen habe, ich glaube, haben die Aliens wirklich sofort wie ein Blitzkrieg, hat sofort angegriffen, überhaupt gar keine Gegenwehr haben sie zugelassen und die Menschheit konnte sich dann gerade noch irgendwie so retten und zusammenraffen und setzt jetzt komplett auf Master Chief. Aber eigentlich haben die Aliens quasi so wie im Handstreich, haben sie die Menschheit mal ordentlich angeknackt. Wahrscheinlich musst du nur noch die richtigen Terminals im Spiel finden, wo das dann erklärt wird. Der Schröckert wird sie alle finden. Ja, ich werde sie alle finden, Alter. Dann werde ich dir alles runterbeten, Alter. Gerne, wirklich, habe ich gar nichts dagegen. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt nichts groß mehr habt, lasst uns zum Ende kommen, denn wir haben jetzt den jetzt großen... Sehen wir nur die anderen Halo-Teile. Ja, jetzt fangen wir an mit tatsächlich dem Obama-Romney-Cast. Aber sag mal, du hattest jetzt gar keinen Magic-Moment, das hatten wir jetzt irgendwie festgestellt, ne? Er will nicht aufhören, Max. Er will nicht aufhören. Mich würde mal interessieren, ob du einen hast. Wenn ich mal die Magic-Moments aus meiner Halo-Karriere mit Halo 4 vergleiche, keinen wirklichen besonderen, nee. Nee, fand ich leider nicht. Und du? Ey, wie gesagt, ich sag nur, Alter, 2 fucking Scarabs. Ja, aber was hätten sie machen sollen? 3 Scarabs oder was? Gab's den Reach. Oder waren es 3 nicht? Oder ja, aber die auch rennen 2? Noch direkt weg. Dieses große Ding, wo plötzlich 2 oder so runterkommen. Ey, ich glaube, da sind 3. Als du mit diesem fetten Mammut da langfährst, ne, fand ich, das war geil. Das wäre mein Magic okay, Moment. Pass auf. Ja, pass auf. Der aber Magic Level. Wenn das jetzt Halo 3 oder Halo Reach gewesen wäre, dann wäre der Mammut nicht einfach irgendwann stehen geblieben und du musst aussteigen, du musst ihn klippen. Sondern da wäre irgendwas vom Himmel gekracht und hätte ihn in der Mitte zerfetzt und du fliegst erstmal 20 Meter rückwärts und siehst, während du die Augen aufmachst, wie der Mammut in Flammen gerade aufgeht und du raffst deine Waffen auf und bist wieder voll im Kampf. Oh. Und da heißt es halt einfach, ja, der Mammut kommt dir leider nicht hoch, also musst jetzt wieder aussteigen, jetzt musst du halt da das Bad Das fand ich schon auch ein bisschen nervig. Also da hätte man, weißt du, das meine aber ich. Aber als Idee war es geil, dass der Mammut da rumfährt, während du die Nebenmission machst, das fand ich eine geile Idee. Oder auch als du, der Mantis war du auch musst schön. Ja mit diesem komischen Marker musst du ja diese komischen Himmels was ja, war das? Portale? Kanonen war das. Das waren Kanonen. Ja, auch da, ich meine. Ja, stimmt, die Infinity ist quasi am Fliegen in der Skybox und unten ist der Mammut und wir sind immer am Weg bereiten, oder? So war das doch die Mission. Du musstest diese Riesenkanonen, Plasmakanonen irgendwie aus dem Weg aber räumen. Aber parallel auch für den Mammut immer den Weg freiräumen, indem man, glaube ich, die auch Energiekugeln wieder, was weiß ich, weiß nicht mehr. Die verdammten Energiekugeln. Das sah cool aus, da waren weiß ich, kilometerhohe Kanonen in der Luft. Alles, was du machst, du zielst sie halt an und dann werden die automatisch zerschossen. Also, da hätte so viele viel Momente schnell, gegen ja, den Spieler wirklich schnell. Einzubeziehen in das, was passiert. Und es wird, ich fand, so achtlos, wenn so coole Momente einfach so aus der Hand gegeben. Da hätte man so geil wäre Sachen gewesen, wenn man in den Flieger oder so hätte steigen können. So, zum Beispiel, und du musst selbst da hoch, dann weil, in der Luft bekriegen weil der dann Marker landen, irgendwann kaputt ist oder sie können nicht mehr schießen und du musst selbst da hoch und die Kanone irgendwie und dann fliegst du von da unten runter und musst irgendwie im Flug auf dem Pelican landen oder keine Ahnung. So stehst du halt einfach auf dem Dach, magst die 3 an und das war's dann. Du hast da recht, mir da haben wir, also ich und da, deswegen, das meine ich, Entschuldigung, da fehlen mir die Magic Moments. Also im Vergleich fand ich nichts davon. Ja, mir hat auch so ein Weltraumpart hat mir auch gefehlt, gebe ich auch zu. Also es hat schon, mir haben auch Sachen gefehlt, aber dafür gab es halt auch andere Sachen, die ich so noch nicht hatte. Also der Mantis war neu und der Mammut-Part cool. War im Grunde ja auch wirklich neu, muss man sagen. Also dieses ganze Ding war neu. Ich fand das unter diesem Parcours, diese Todesstern-Sequenz, fand ich cool. Welche? Ah ja, hier diese durch diesen Kanal da fliegen. Ich fand das Fand ich nett. Ich hätte es jetzt dumm gefunden. Stimmt, jetzt, ja, die fand ich auch mal, gar nicht so schlecht. Die hat mir auch Spaß gemacht. Hätten sie jetzt nochmal so wie in Reach irgendwie das Ganze aufgezogen. So. Das hätte ich jetzt doof gefunden. Ja, aber ich hätte gerne den noch mal. Ja, weil zum Beispiel... Ja, warum denn nicht? Wäre doch geil gewesen. Ja, wäre schon geil gewesen, aber ich fand schon, dass die Struktur von Halo 4 mich schon sehr an Reach erinnert hat. So rein vom Einsatz der Fahrzeuge zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn du dann... Du fliegst mit diesem Pelikan noch durch diese riesen Säulen, die da vom Himmel runterhängen und so. Das hat mich sehr stark an Reach erinnert, als du mit dem Hubschrauber dann irgendwie durch die Gegend fliegst und von hoch aus fliegst, um da zu landen, irgendeinen Schalter umzulegen oder irgendeine Energiequelle kaputt zu machen und dann wieder wegzufliegen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber fandst du nicht, dass diese vergleichbare Szene bei Reach, dass sie unendlich viel dynamischer und geiler und besser inszeniert war. Also da, bei 4 fliegst du halt über diese komische, sterile Alien-Landschaft und musst 2 Türme ansteuern. Und wenn du dich den auf 2000 Meter näherst, dann erheben sich halt 4, 3, 5 von diesen Raumschiffen. Die ballerst du aber schön aus der Entfernung ab und dann landest du einfach auf der Plattform. Und das machst du noch einmal und dann ist die Sequenz wieder vorbei. Also warum bricht da nicht irgendwie was aus der Erde? Warum öffnet sich nicht ein Portal? Auf einmal kommen nicht 5 von den Raumschiffen, die dich verfolgen, sondern 20. Und es gibt krasse Dogfights, bis du überhaupt dahin kommst zu dieser Plattform. Und da heißt es einfach nur, flieg dahin, so, und jetzt musst du den Schalter umlegen. Und wenn du es gemacht hast, dann jetzt cool nochmal. Danke, Mission geschafft. Nächste Mission. Also, weiß ich nicht, hätte man so vieles Du kannst machen da nicht jedes Spiel mal nicht reden, ey. Weil man kann doch nicht so wirklich was dagegen sagen, aber hätte, könnte, wollte, man kann ja, immer ich noch weiß, mehr es ist doof, fordern. Immer zu sagen, hätte, ich weiß, ich mag sowas auch nicht. Jetzt aber weißt du, wie ich mich bei Dishonored gefühlt habe. Kann ich hab's noch nicht gespielt, kann ich dann absolut nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde es auch mal blöd zu sagen, irgendwie, ich hätte mir das und das gewünscht, weil das Spiel ist halt nun mal so, wie es ist. Aber gerade bei Halo finde ich, es liegt so nahe. Ich habe immer das Gefühl, ich bin ganz kurz vor dem Moment, der könnte potenziell so geil sein. Und sie machen es aber nicht. Sie machen es irgendwie einfach nicht, weil sie den Spieler relativ zügig dann zum nächsten Missionspunkt, zum nächsten Schalter bringen. Man kann wirklich fragen, warum sie es nicht gemacht haben, weil an der, zum Beispiel diese. Als man in dieser Dyson Sphere oder was ist der Planet hier, Requiem, also halt von oben Erde und unten Erde halt, ja. Planet in Planet, das ist ja an sich, ja, und ist ja an sich ganz geil, dass von oben was runterwuchert, ja. Von unten, aber es war halt nur Setting, also es war halt einfach nur ein Setting für den Flug, ja, so ein bisschen, und da hätte man eigentlich irgendwie mehr, mein Gott, sogar dieser Menschenlift, der bis ins All geht, ist irgendwie cool, weil man sofort denkt, wann bricht der zusammen, also nicht in Halo 4 jetzt, sondern so, kennt man ja auch aus der Webserie. Und da, man hätte da mehr machen können, irgendwie in den unteren Turm und dann muss man sich in den oberen schießen, weiß ich nicht, unterschiedliche Schwerkräfte, wie ist das denn da überhaupt mit der Schwerkraft? Wie ist es denn oben? Ist da eine normale Schwerkraft? Ich raff's nicht. Es gibt bestimmt Schwerkrafterzeuger. Aber da hätte man, wie in Dead Space, wo man sich mal wirklich, wo man die Dimension des Alls auch mal schätzen lernt, weil man irgendwie plötzlich sich katapultiert, ja. Und sowas hätte ich gerne mal gehabt, ja. Da hätten mir auch diese Fliegermissionen, hätten wirklich mehr sein können. Also, ja, ich meine, es wäre nicht schwer gewesen, einfach noch ein paar Viecher da reinzupacken. Ein paar Monster, warum nicht? Aber es gibt sicher einen Grund. Sonst hätte ich doch erinnern, wie du das da, zu viel. Nee, das ist too much. Lass uns mal lieber concentrate. Nee, ich will auch nicht, dass so ein Spiel zum nächsten Call of Duty wird, was dich quasi von einem bekloppten, unfassbar Wahnsinnsmoment zum nächsten hetzt. Aber so ein paar Akzente, ja. So ein paar echte Highlights, so ein wie bei Left 4 Dead, so ein Crescendo-Moment. Weißt du, es war eine halbe Stunde ruhig, aber jetzt für 10 Minuten bricht die völlige das Chaos aus. Oder zum Beispiel, als du den Halo Reach-Beitrag gemacht hast, wo du mit dem Hubschrauber auch rumgeflogen bist und du hast dieses Haus gesehen, was dann einstürzt. Weißt du? Also ich gebe dir recht, ich fand die Mission bei Reach, fand ich jetzt auch nicht so spektakulär mit dem Hubschrauber dahin zu fliegen. Nein, nicht so, aber im Vergleich. Aber, wo ich dir recht gebe, sie war deutlich stimmungsvoller. Ja, durch diesen Sonnenuntergang, der da schon zu diesem Zeitpunkt herrscht, irgendwie dann, glaube ich, Regen hat auch noch eingesetzt, ja, genau, irgendwie die Türme brennen überall, regnen, weißt du? Und ich kann mich noch erinnern, wie du das gemacht hast, wo du zu 2001, also zur Moldau, glaube ich, und dann hast du diese ganzen Szenarien gezeigt und dann siehst du dieses Hochhaus, was da einmal einstürzt, weißt du? So, das hat mir halt auch bei Halo 4 gefehlt, weißt du? Es hätte viel mehr passieren können, stimmt, es war ja eh fast schon am Ende, oder? Da hätte doch alles explodieren können und dann bricht da was ab und... Genau, stell dir mal vor, so ein Turm, so ein Zacken wäre einfach mal so eben schnell weggeknickt und dann nach unten gekracht oder so. Das wäre auch, das hätte ich mir auch gewünscht. Aber ja, Bildschirm war voll von titanisch hohen mechanischen Bauten, Kilometer hoch schlagen die in den Himmel. Und nichts wird damit gemacht. Also man hätte so viel damit spielen können. Wir haben alle Bock auf Zerstörung. Gib mir doch eine coole Zerstörungssequenz. Zeig mir doch einen Turm, der 3 Minuten lang in sich zusammenkracht und die DLC. Mega Staubwolke pustet mich dann erstmal weg. Nichtsdestotrotz fand ich die Welt schön. Also das kann schön, also schön war es auf jeden Fall. Ja, das fand ich auch sehr schön. Abschließend auch für mich optisch war das für mich der schönste. Reach war auch echt schön, aber halt, also optisch eines der Highlights, wirklich. Ja, dass man vor allem, also so rein visuell, dass ein Spiel auf einer Konsole läuft, die mittlerweile 7,5 Jahre oder gefühlt dann alt ist. Und immer noch gefühlt, immer noch ein Ticken besser vielleicht sogar aussieht, als man es gewöhnt ist. Also gerade die Menschen. Die Mimik in den Zwischensequenzen, das war fantastisch, das war richtig geil. Also da haben sich wirklich, da kann man nichts sagen, da haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich hoffe, Microsoft hat dann gut zugehört und leitet dann auch jeden Kritikpunkt und Anregung dann bitte weiter an die Entwickler, weil genau so wollen wir das dann für Halo 5. Also der Wolf will mehr Action-Momente zwischendurch, so 10 Minuten Crescendo. Ich möchte mehr magische Momente. Es muss nicht unbedingt Action sein, aber ich glaube, mit Action ist es in so einem Shooter-Setting noch am ehesten. Ist mal ganz gut auf der richtigen Seite, hinzukriegen. Magische Momente hätte ich gerne. Da hätten wir auch was, wenn wir dann den Magic Moment Podcast machen, dass wir wenigstens auch was von den neuen Halos. Da kämpfe ich ja schon seit Monaten für. Wann kommt der Magic Moment Podcast? Wir werden bald alle eine Liste sammeln und dann gucken, wie wir dann. Das muss, glaube ich, zuerst gemacht werden, eine Liste. Ja, auf jeden Fall. Das kann man sich nicht merken. Ohne dass sie ja meiner war, nee, kenne ich nicht. Meine kennen alle eh nicht. Ja, schön, wenn welche Japanischen als dann da irgendwie die Kachinko mit dem. Wo mir die Tränen dann runtergekullert sind. Eine einsame Träne, aber. Auch beim Final Fantasy 13 Abspann leider. Weil dem hat sie um die Zeit wehtat, oder? Ja, genau die das, genau das. Es gab 120 Stunden. Ich könnte Klavier lernen. Wie sich Vanille und Feng dann glaubt. Ach, vergiss es. Dann lass uns jetzt tatsächlich zum Ende kommen. Halo 4 in den Läden, ihr könnt es kaufen. Daniel, du bist gerade am TV-Beitrag dran. Der wird dann in der darauffolgenden Woche dann in Web-TV und so weiter zu sehen sein, oder? Kriege ich das zeitmäßig durcheinander? Ja, nächste Woche, ne? Schnitt ist morgen oder übermorgen. Übermorgen. Ja, dann nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag im TV und vorab dann eben auf MTV, im Pay-TV und auf iTunes und so weiter. Also könnt ihr euch da auch... Und auf Viva. Also der einzige Laden, wo wir überhaupt noch zu sehen sind eigentlich Viva. Ich habe dann schon fast die Angst, weil das dann ja schon fast eine Woche nach dem Release dann ist, dass die Leute längst Halo wieder verkauft haben und das Thema vorbei ist, nachdem es durchgespielt hat. Nö, also allein der Multiplayer-Modus, glaube ich, der wird lange ziehen. Der wird noch ein bisschen gespielt, glaube ich. Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber na gut, muss man ja nicht. Kann man ein andermal. Ich muss leider sagen, ab dem 13. November wird mich der Multiplayer nicht mehr interessieren. Weil da kommt Call of Duty raus. Du wolltest mit mir gestern spielen. Call of Duty Black Ops 2. Ich bin dabei. Aus. Worüber reden wir denn eigentlich? Das können wir machen, die Story von Call of Duty rekapitulieren. Tja, viel Spaß, ey. Und auf einmal erscheint Halo Nobelpreis verdächtig. Was für ein Werk der Weltliteratur. Ich bedanke mich bei Daniel, bei Wolf und bei Simon. Ich sage tschüss. Simon Kretschmoir war das. Kretschmoir? Ja. Sehr schön, danke, und dass was ihr... Hast du? Ich bin Harry Weinfurt, aber meine geheime Superheldenidentität ist ab heute Tut endlich Amour. Ja. Und ich bin der Mann im Sack. Ich bin lange nicht bei Tut endlich Amour und dem Mann im Sack. Finde ich sehr gut. Genau, und hast du nicht noch was? Ich habe keinen solchen eloquenten, kreativen Nickname. Ich war ihr Glatze Schröder, ich sage tschüss. Adieu. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Medley, du kannst nicht immer 17 sein, Liebling, das kannst du nicht. Ich hoffe, du nimmst schon die ganze Zeit auf. Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Was macht der Muller auf dem Fernsehturm?